Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern Nummer 59, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Ich bin Joke. Hallo. Ich bin Marleen. Hallo. Und ich bin Steff. Hallo. Wir sind im Mai 2017. Ja. Puh. Schon die ganzen Name, Zeit, Verortung schon mal hinbekommen. Ja. Eigentlich hatten wir ja vor, ungefähr alle zwei Monate jetzt mal so einen Podcast zu machen. Das hat jetzt schon mal hervorragend nicht funktioniert. Also der letzte war, glaube ich, im Januar, wenn ich mich richtig erinnere. Dann wollten wir einen im März machen. Das hat dann irgendwie aus gesundheitlichen Gründen nicht so gut geklappt. Dann hat sich das alles so doll nach hinten verschoben, dass wir jetzt einfach die vor zwei Monaten Folge ausgefallen lassen haben und jetzt ja unsere Mai-Folge machen. Bei schönstem Maiwetter. Ja, immer heute bei bestem Wetter. Der erste richtig schöne Tag seit Wochen gefühlt. Und wir sitzen drin und podcasten. Ja, wir gehen noch raus. Wir bringen die Sonne in den Podcast. Oh. Wir wollten über Arbeit sprechen. Ja, hatten wir schon mal. Wir haben es auch geschafft, für zwei Minuten in die alte Folge reinzuhören. Da waren wir noch nicht mal zum Thema gekommen. Nee. Das war vor ziemlich genau 7 Jahren. Mhm. Ja. Ja. Stimmt. Und ich glaube, die erste wichtige Information, die wir übergeben haben in diesem Podcast war, in dieser Folge war, das Kind ist immer noch da. Mhm. Ja. Da waren wir ganz frisch. Eine ganz frische Familie damals. Mhm. Das Kind ist immer noch da. Ist aber nicht mehr so richtig ein Kind. 7 Jahre später. Ja. Genau. Ich habe irgendwie nicht so richtig... Ich dachte, wir machen noch so ein bisschen Update, was gerade irgendwie uns sonst so in unserem Alltag irgendwie begegnet. Ja. Ja. Das können wir gerne machen. Was begegnet uns denn? Viel Polizei. Ja, genau. Achso, die Polizei. Ja. Viel Polizei. Genau, wir sitzen ja im Herzen des G20-Gipfels, quasi in Sichtweite der Gebäude, wo es stattfinden wird. Das ist erbaulich. Also, sehr viel Polizei hier. Sehr viel. Also seit ungefähr 1,5 Monaten oder so. Also der Gipfel ist in 2 Monaten. Mhm. Und vor ungefähr 1,5 Monaten... gefühlt oder von einem Monat oder so. Also Anfang April war das. Oder Anfang April, ja, so von einem Monat ist von einem Tag auf den anderen die Polizeipräsenz massiv gestiegen. Also man sieht eigentlich, also es ist rund um die Uhr im Umkreis von mehreren hundert Metern findet man, also wo immer man hingeht gerade, sind irgendwo Wannen. Also man stößt, also es ist schon total alltäglich geworden. Überall stehen immer so 3 bis 5 PolizistInnen irgendwie rum oder marschieren halt irgendwo lang, machen so Patrouille und es so tagsüber überall ständig, nachts irgendwie, also immer auch richtig volle Montur mit Schlagstöcken und Helm und schusssicheren Westen und so, also es ist echt krass. Das war seit der Aktionskonferenz, ne? Ja. Und ich dachte noch, dass sie zur Aktionskonferenz gegen den G20-Gipfel halt so ein bisschen auffahren und es dann wieder runterfahren, aber dem war halt nicht so. Nee, also seitdem ist es irgendwie tatsächlich Alltag. Auch regelmäßige Hubschraubereinsätze sind Alltag. Mhm. Das ist schon echt. Also sonst unterscheidet sich, also das Straßenbild sonst hat sich jetzt noch nicht so doll verändert. Also es gibt jetzt noch nicht so die riesen Straßensperren. Es gab zwischendurch mal immer mal wieder irgendwelche anlässlich von Demos. Sperren. Ich glaube, am 1. Mai war auch irgendwie hier relativ dicht. Das ist sonst auch nicht am 1. Mai gewesen, dass das so massiv verrammelt war hier alles. Aber sonst ist es halt wirklich so ein bisschen, also für mich gefühlt so ein, sieht eigentlich alles aus wie immer, bis auf die Tatsache, dass einfach überall Polizei rumsteht. Mhm. So, also machen auch nichts erstmal, außer rumstehen. Ne? Naja, aber das reicht ja schon. Ja, ich meine nur. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt, also ich werde jetzt, ich jedenfalls nicht, irgendwie werde jetzt nicht ständig kontrolliert oder so, gar nicht. Also, ne, so. Stehen halt überall rum. Weiß nicht, was sie sonst noch so machen. Ob sie irgendwelche Leute kontrollieren. Ich habe noch nichts mitbekommen. Aber lässt sich ja auch nicht ausschließen. Ich meine, denen ist im Zweifel ja auch irgendwie nach zig Stunden rumstehen bei Grau, im grauen Wetter oder sowas auch einfach langweilig. Und so, also dadurch, dass sie es einfach machen könnten, wenn sie wollten, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass sie irgendwie Leute wegen irgendwelchen Kleinigkeiten aufhalten oder so. Zumal sie jetzt ja auch gerade nochmal eine andere Form von gesetzlichen Schutz irgendwie bekommen haben, was irgendwie dann das ja, irgendwie körperlicher Kontakt also so während irgendwie eines Einsatzes, dass da Leute irgendwie schneller verurteilt werden und auch härter verurteilt werden zu Gefängnisstrafe, wenn sie irgendwie PolizistInnen schubsen. Und so. Es macht auf jeden Fall eine ganz krasse Stimmung aus, finde ich, diese Präsenz. Mhm. Schubsen in Anführungsstrichen. Ja, ja. Also. Körperkontakt. Ja. Und irgendwie, also ich meine, es ist ja eh regelmäßig auf St. Pauli und in der Gegend hier ist regelmäßig größere Polizeipräsenz durch sowas wie Fußballspiele oder bei irgendwelchen größeren, bei Großveranstaltungen oder weil hier schon auch immer mal wieder irgendwelche Demos in der Umgebung stattfinden. Also es ist schon alltäglich irgendwie, dass irgendwo dann auch mal für ein paar Stunden PolizistInnen irgendwie rumstehen oder Autos rumstehen, also größere Autos rumstehen, Wasserwerfer jetzt eher selten, aber kommt auch vor, oder auch diese ReiterInnen-Staffel von der Polizei, also dass irgendwie Pferde unterwegs sind und so, und also dass das immer mal wieder passiert, sind wir ja schon gewohnt, und das hat sich halt einfach dann so auch seit Dezember ja schon dann, finde ich, einfach so verändert im Alltag, als der OSZE irgendwie hier als Testlauf für den G20-Gipfel schon mal stattgefunden hat, dass da einfach schon im Vorlauf, also dass es einfach extrem viel hier mit der Gegend gemacht hat. Mhm. So dieses, du weißt nicht genau, was passieren wird, es wird alles abgesperrt, es ist eine total krasse Stimmung, es ist irgendwie auf irgendeine Art und Weise ruhig, weil der normale Straßenverkehr ausgesetzt ist. Und dadurch so eine ganz komische Ruhe. Aber auch da nicht ist. Jetzt gerade. Jetzt läuft der Verkehr ganz normal weiter. Ja. Du meinst damals beim. Ja, genau. Ja. Genau. Und und jedes Mal, wenn hier halt irgendwas ist, also es war jetzt irgendwie zum ersten Mal war es wieder so, dass du halt irgendwie dann wieder so eine komische Stille hast und auf einmal sind da Polizeiblockaden da und du kommst irgendwie aus manchen Straßen nicht mehr raus und hast irgendwie, deine Wege sind versperrt. So. Ja. Und genau, ganz viele Schrauber fliegen rum, du weißt auch nicht, wie viele irgendwie PolizistInnen in Zivil unterwegs sind, wann du eigentlich wie gefilmt oder dokumentiert wirst in deinen alltäglichen Bewegungen hier und sowas. Also ich finde das echt sehr, sehr schräg und habe auch noch überhaupt gar kein Gefühl dazu, wie das eigentlich wird, wenn hier der G20-Gipfel eigentlich stattfindet, ob es mehr so, ob wir im Auge des Sturms sind und einfach das Viertel ist dicht und die Leute können, die hier wohnen und nicht geflohen sind irgendwie von diesem Event, können irgendwie eine Straßenparty machen, oder ob hier halt irgendwie nochmal mehr Bewegung ist und Action und ob es hier nochmal mehr zu irgendwie Auseinandersetzung auch dann kommt zwischen Demos und Polizistinnen und so. Es könnte also, ich merke auch, dass ich mich da langsam auch mehr informieren möchte und oder im Zweifel auch nur mehr nachfragen und sowas, wie das eigentlich eingeschätzt wird für die Leute, die hier wohnen, womit sie zu rechnen haben. Ob hier einfach alles dicht ist und Leute gar nicht reinkommen und damit auch klar ist, hier werden dann auch keine, hier werden nicht Leute von Polizei durch die Gassen gejagt oder so. Weil es einfach, also so könnte sein, könnte aber auch sein, dass hier einfach nichts ist. Weil wir so nah dran sind, dass einfach alles so doll abgesperrt ist, dass da nur Leute reinkommen, die eine Erlaubnis haben, die abgeholt werden, was auch immer. So. Genau, wenn ihr zu der Zeit nach Hamburg und ins Karo-Viertel kommen wollt, dann wäre es sinnvoll, sich vorher anzumelden. Wie anmelden? Dass man irgendwie noch reinkommt, sonst kommt man einfach nicht rein. Man muss abgeholt werden an der Sperre von Leuten, die im Karo-Viertel wohnen. Ja. Ja. Ja, ich bin auch mal gespannt. Meine Berlin-Liebste will ja auch kommen. Und wir wollen auch auf die Großdemo gehen am Samstag. Und ja, mal gucken, ob sie reinkommt. Also es ist halt schon so ein bisschen, also ich hoffe mal, das geht irgendwie, ne? Also, beim OSZE war es halt so, dass gesagt wurde, dass die Leute, die halt in der Sperrzone wohnen, das waren nicht so viele damals, also dass die Sperrzone war kleiner. Ja. Also da waren wir zum Beispiel nicht drin, obwohl wir wirklich ganz dicht dran sind. Also wir können auf die Messehallen gucken von hier. Also es ist einfach so von den Entfernungen her. Also es sind, keine Ahnung, keine 100 Meter. So. Und damals war es halt so, dass da im offiziellen Stand, dass die Leute, die Besuch bekommen, den halt abholen müssen an den Checkpoints. Und ich vermute mal, dass wir beim G20 innerhalb von irgendeiner Sperrgeschichte sein werden. Also es ist auf jeden Fall so, dass direkt bei uns am Eingang, also wir sind ja in so einer Gasse, am Eingang von der Gasse ist auf jeden Fall so ein Checkpoint in der aktuellen Karte eingezeichnet, die offizielle Karte. Tja, wir werden sehen. Also beim OSZE war es ja sehr ruhig. Also da war es ja völlig absurd, weil waren wir ja wirklich in diesem, also abgesehen davon, dass die ganze Zeit Hubschrauber waren, weil die ganzen Leute halt mit Hubschraubern rein und rausgeflogen wurden, war es halt hier auf der Straße total wenig los. Es war halt alles voller Polizei. Also es war unfassbar, ja. Es war wirklich, ich hatte ja das Gefühl, also für mich war das Bild, die Polizei steht im Stau. So sah es aus, weil Wanne an Wanne an Wanne an Wanne irgendwie straßenweise, straßenzugweise irgendwie die Polizei irgendwie da stand. Und die Straßen aber sonst gesperrt waren. Deswegen sah es irgendwie so aus, als würde die Polizei im Stau stehen. Und sonst war halt auch relativ wenig los. Die Demo war nicht sonderlich groß. Ich glaube, es waren irgendwie 1000 Leute oder sowas. Ja, nicht so wahnsinnig viel. Es war halt auch insgesamt sehr ruhig, aber es war halt alles voll. Also es waren, das Verhältnis von Polizei zu allen anderen Leuten war einfach total krass. Das habe ich noch nie erlebt. Und das wird bestimmt nochmal. Also so stelle ich es mir ein bisschen vor. Das ist halt einfach eher hier gar nicht so wahnsinnig viel los sein wird, weil es einfach so dicht sein wird. Aber halt relativ nah dann in der Nähe. Zum Beispiel soll ja die Abschlusskundgebung von der Großdemo auch auf dem Heiligen Geistfeld stattfinden. Das ist halt auch nicht weit von hier. Es ist halt von hier aus auf der anderen Seite vom Viertel. Das sind vielleicht, keine Ahnung, Luftlinie, ein Kilometer? Nee, weniger. Weniger, unter einem Kilometer. Also man läuft von hier irgendwie 5 Minuten bis dahin. Also das ist ja dann schon relativ nah auch noch. Naja, und wenn du ansonsten halt, wenn du jetzt irgendwie nur als Einzelperson irgendwie hier wohnst und das irgendwie dann im Zweifel auf dich zukommen lassen kannst, ist halt eine Sache, aber wenn du irgendwie halt auch noch irgendwie Verantwortlichkeiten hast, die du dann nicht so einfach rauslagern kannst, dann wird es einfach auch schwierig bei so einer Situation, wenn ja, einfach unklar ist, wann, wo was passiert, also irgendwie mit Kindverantwortung und irgendwie dem Wissen, dass auch da irgendwie unklar ist, ob eigentlich es machbar ist, also irgendwie zur Schule zu gehen oder nicht und solche Sachen. Und mein Bedürfnis dann, also ich merke auch einfach, dass ich da so sehr zurückhaltend bin, was irgendwie, also dass ich weiß schon, dass ich möglichst versuchen werde, sämtlichen Auseinandersetzungen sehr doll aus dem Weg zu gehen, um halt irgendwie im Zweifel nicht eingekesselt zu sein, um halt irgendwie nicht auf einmal wegzufallen und irgendwie nicht mehr erreichbar zu sein, dann zum Beispiel eben nicht mehr irgendwie, ja genau, nicht mehr hier sein zu können und so. Stimmt, ja, das erinnert mich noch daran, dass es inzwischen schon einige Lager gibt in Hamburg für so, ja, wenn irgendwie Leute beim G20 eingeknastet werden, dann gibt es halt jetzt schon mehrere größere Lager für die. Die sind halt alle so ein bisschen weiter weg von hier. Genau, was ja auch irgendwie so ein totaler Quatsch ist, davon auszugehen, also wie das damals angekündigt wurde, dass es eigentlich nur diesen Bereich von Hamburg betrifft, ist halt einfach kompletter Quatsch, weil die Leute woanders untergebracht werden und die Leute, die festgenommen werden, woanders untergebracht werden und so. Und es ja auch nicht alles nur hier stattfindet. Es gibt ja auch woanders noch irgendwelche Veranstaltungen. Das ist also, in Kassel habe ich mitbekommen. Ah, okay. Gibt es. Krass. Auch irgendwie. Ja, auch so Innenstadt. Also das ist einfach auch klar, es werden irgendwelche Bahnwege, es werden U-Bahn-Haltestellen geschlossen, werden bestimmt, wenn irgendwie dann gerade mehr Alarm ist, werden einfach noch mehr Straßenzüge dicht gemacht und Busse und Bahnen werden angehalten oder können nicht fahren und fallen aus. Und also es gibt einfach, es ist halt mal davon abgesehen, dass hier in einem ganzen Viertel absolut ungefragt eine krasse Veranstaltung übergestülpt wurde, ist halt auch so, dass wenn du jetzt nicht gerade so zufällig wirklich so ein bisschen außerhalb wohnst und und nichts zu tun hast in der Innenstadt und eben nicht auch noch so ein Lager in der Nähe hast, dann, also so, da, ja, glaube, da muss schon eigentlich relativ viel passieren, dass du überhaupt nichts mitbekommst von dem Gipfel. Es reden halt auch alle drüber, ne? Also ich werde auch ständig, auf der Arbeit, ständig gefragt irgendwie oder auch immer mal wieder gefragt, so wie es aussieht und so. Und ich erzähle halt auch, ne? Oder zum Beispiel auch ein Kollege, der wohnt halt in der Nähe von so einem, von der, ich glaube, das ist tatsächlich auch die Hauptdirektion von der Polizei in Hamburg, in Winterhude. Da ist halt so ein riesiges Areal mit Nahtoddraht abgezäunt worden, wo halt so ein Freiluftknast irgendwie aufgebaut wurde und so. Also es ist halt einfach schon, und der ist halt auch so, oh krass, ja. Also richtig mit so, ich bin auch neulich mit der S-Bahn mal vorbeigefahren, so richtig Nahtoddraht, sieht total spooky aus. Vor allen Dingen, wenn schönes Wetter ist, finde ich das immer so, ja, schönes Wetter, Sonne scheint und dann irgendwie hast du da dieses krasse NATO-Drahtzaun-Areal leer. Ist auch irgendwie so gruselig, irgendwie finde ich. Das ist alles so komisch leer, irgendwie ruhig, aber trotzdem irgendwie da. Ich versuche das immer so ein bisschen, ich dokumentiere das ja ab und zu mal tatsächlich so ein bisschen auf Twitter und auf Instagram so, wenn ich irgendwie mal wieder denke, es ist so krass, wo überall hier Polizei rumhängt so. Aber halt auch viel geflyert und viel auch, gibt auch viele Kommentare, so dazu, so aus der Bevölkerung, also so, es gibt viele Sticker, Graffitis, auch hier vor, habt ihr das gesehen, vor der Haustür, diese Kinderzeichnung, irgendwie mit irgendwie durchgestrichenem Polizeiauto und Flaggen, die, glaube ich, eigentlich nicht wirklich den Mercedes-Stern zeigen sollten, sondern eher ein Peace-Zeichen sein sollten. Weil ich glaube, das ist auch so irgendein Versuch, damit umzugehen. So, das wenigstens zu fotografieren. Und jedes Mal, wenn ich die fotografiere, denke ich so, wenn die mich jetzt ansprechen, nehmen die mir jetzt mein Handy weg, wenn ich hier langlaufe und ein Foto mache, so. Weil, stimmt, das hatten wir ja neulich auch besprochen, ne? Ja. Vielleicht zischt es gleich, ich weiß es nicht. Ja. Das war eine Wasserflasche. Aber wollen wir mal zur Arbeit umschwenken? Können wir gerne machen, ja. Also falls wir es vor dem G20 nochmal schaffen zu podcasten, können wir das ja auch nochmal updaten, ja. Was hier dann so geht. Also es gibt relativ viel Organisation dagegen. Oder zu dem Thema, also anlässlich ja, dessen, also es gibt sehr viele verschiedene Gruppen und Meinungen. Und es gibt sogar einen, aber eher belächelten Versuch, dem Ganzen positiv gegenüberzustehen von irgendeinem, ich glaube, dieser Marketing-Heini, der irgendwie diese Pro-Olympia-Kampagne in Hamburg veranstaltet hat, hat doch jetzt überlegt, er macht jetzt mal so eine Pro-G20, Hamburg ist Pro-G20-Kampagne mit Hamburg zeigt Haltung und alle sollen weiß tragen. Und so, völlig, ja, ganz absurd irgendwie. Aber es wird halt total belächelt und es ist halt irgendwie auch klar, dass es einfach so ein komplett hilfloser Versuch ist irgendwie. Also es ist halt auch einfach, ich meine, dieser Stadt wird das übergestülpt und alle sind total genervt. Niemand fänd's gut, so. Weil niemand hat was davon, nur Mist, so. Also selbst die Leute, die jetzt nicht irgendwie politisch jetzt irgendwie denken, so, oh, das ist jetzt voll blöd, finden es halt blöd, weil sie nicht zur Arbeit kommen oder so, ja. Oder dass sie halt eingeschränkt werden in allem Möglichen, so, also. Und dem halt irgendwie so eine komische, wir tragen jetzt mal alle weiß und zeigen Haltung, Geschichte. Ja, genau. Nicht mit mir. Ja, aber das, ich finde es eigentlich fände es ganz cool, wenn wir nochmal kurz vorher podcasten würden und mal erzählen könnten. Ja, das ist bestimmt. Auch so Dokumentation für die Nachwelt. Bisschen unqualifizierte Dokumentation. Naja, immerhin sind wir hier direkt. Ja, ich glaube, ich will ja nicht, also ich meine, ich muss jetzt ja nicht, qualifiziert sein, um über weltpolitische Zusammenhänge zu referieren. Werde ich nicht können. Ich glaube, dazu, soweit reicht mein Interesse auch dann größtenteils nicht. Aber so als, was bedeutet das, wenn so eine Veranstaltung hier ist? Arbeit. Stille. Wir arbeiten nicht. Wir können dazu nichts sagen. Aber ich arbeite ganz schön viel. Du arbeitest auch ganz schön viel. Und Steff arbeitet auch ganz schön viel. Na gut. Aber damit könnte man ja schon mal anfangen. Dass wir viel arbeiten, oder? Nee, dass du sagst, dass wir nicht arbeiten. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht arbeite. Ich habe mich ums Grundeinkommen beworben. Ah, ich glaube, ich habe gar nicht geguckt, aber ich glaube, ich habe es nicht gekriegt. Ich glaube, man wird informiert. Aber wir kennen eine Person, die es bekommen hat. Seitdem sind wir etwas motivierter. Ja. Ja. Ich hatte das vorgeschlagen. Du hast es doch vorgeschlagen. Ja, ich habe das vorgeschlagen, weil ich dachte, das ist so ein Thema, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen was zu sagen können. Und ich hatte halt überlegt, was mich gerade so beschäftigt irgendwie. Ja. Und ich bin halt einfach viel auf Arbeit. Ja. Und das beschäftigt mich halt. Also es geht halt so um dieses, okay, da gibt es halt so dieses Thema Lohnarbeit. Und es gerade weil wir halt auch schon mal eine Folge dazu gemacht haben und 7 Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Also für mich, was Arbeiten angeht, auf jeden Fall, weil ich in einem komplett anderen Zusammenhang da bin und das auch einen ganz anderen Stellenwert in meinem Leben mittlerweile hat, als noch vor 7 Jahren. Das hat sich sehr gewandelt. Und dann dachte ich, es ist halt einfach, es nimmt halt einfach sehr, sehr viel Raum und Zeit in meinem Leben ein und es ist halt gerade was so, also mein privates Leben und mein Arbeitsleben oder mein Arbeits-Ich und mein privates Ich oder so sind halt sehr, sehr unterschiedlich und manchmal fühlt es sich fast schon gespalten an. So. Mhm. Und ich frage mich oft, ob das eigentlich anderen Leuten auch so geht, dass sie sich so doll als eine komplett andere Person fühlen oder mit so anderen Themen oder also gar nicht so eine andere Persönlichkeit, sondern eher so, dass die Themen und die Art, mit Dingen umzugehen und die Standards und die eigenen Umgehensweisen, Sichtweisen, Strategien mit Dingen, die einem so im Alltag begegnen, umzugehen, sich so massiv unterscheiden von Privat- zu Arbeitsumfeld. Weil bei mir ist es halt so, bei mir unterscheidet sich das massiv. Also das, was ich an Standards habe, von dem, was ich denke, was gut und richtig ist, da kann ich irgendwie 10 Level runtergehen, mindestens irgendwie in meinem Arbeitsumfeld. Und ich habe überlegt, ob das vielleicht anderen Leuten gar nicht so geht und die sich einfach immer irgendwie wie sie selber fühlen und gar nicht so irgendwie, ich bin hier irgendwie echt ganz schön doll beschnitten in meinem Wesen oder so. Das war, glaube ich, ist halt so ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Und das dreht sich halt natürlich ganz, ganz viel um Gender. Bam. Beziehung, Familie, politische Überzeugung, Ausdruck von eigenem Persönlichkeitsdasein, bla. So, da. Ja. Jetzt habe ich eine schöne Einführung gegeben. Mhm. Ja, erzähl doch mal. Jetzt muss ich gleich weiterreden. Ja. Okay. Fange ich denn an? Wir können sonst auch eine ganz kurze Runde das machen, wo wir eigentlich gerade uns ab, genau, wo wir gerade arbeiten, um so schon mal so einen Einblick zu haben, bevor wir dann irgendwie schon mal auf die Analyseebene gehen oder so. Das stimmt, ja. Einmal grob, wäre das okay? Ja. Willst du trotzdem anfangen? Nee. Nee. Also, dann fange ich an. Und zwar merke ich, hatte ich gerade so den Gedanken, dass es, dass ich halt mittlerweile gehe ich einer Lohnarbeit nach, die mich auch komplett finanziert. Was für mich auch, also und das jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Und es fühlt sich immer noch total unwirklich an. Also dieses, das erste Mal, also für mich ist es halt das erste Mal im Leben, irgendwie mich durch eine Tätigkeit finanzieren. Und daran habe ich mich definitiv noch nicht gewöhnt. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass sich halt dann doch immer mal wieder was in einem Arbeitsverhältnis ändert oder so. Und dazu kommt aber auch, dass ich halt die 2 Jahre vorher, in der ich dann so Abschlussarbeit gemacht habe, halt einfach so unfassbar viel gearbeitet habe, mich da sehr, sehr doll diszipliniert habe, um das zu machen. Und das ja, und das alles komplett sehr unbezahlte Arbeit war. So, und ich zwar dann nebenbei stellenweise auch noch ein bisschen Erwerbsarbeit gemacht habe, in Form von so einem Werkvertrag, aber den, also das war dann auch irgendwann vorbei, oder das konnte ich halt dann auch sehr gut so timen, dass es irgendwie für mich gepasst hat. Das war dann einfach auch als Tätigkeit nicht so präsent dann zu dem Zeitpunkt. Und dann noch irgendwie eine Erwerbslosigkeitsphase mit ALK 2 und dann auf einmal irgendwie Vollzeit arbeiten, pendeln nach Berlin, irgendwie 5 Tage in der Woche in Berlin arbeiten, 2 Nächte in Berlin, also 2 davon in Berlin übernachten, 2 Nächte und den Rest halt mit Zug hin und her fahren. So. Das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Hast du schön ausgedrückt. Sehr positiv, würde ich sagen. Ich glaube, was mich sehr überrascht hat, war, dass ich immer dachte, boah, Vollzeit arbeiten, das ist so krass. Weil ich dann auch schon gemerkt habe, also weil ich auch zwischendurch dann schon mal irgendwie, wenn ich ein paar mehr Stunden Erwerbsarbeit gemacht habe, was sich dann für kurze Zeit mal Richtung Vollzeit bewegt hat, habe ich schon gemerkt, so, boah, das ist ja krass, allein schon irgendwie dieses jeden Tag immer an diesem Ort sein, so, dieser Rhythmus. Und jetzt in dem Arbeitssetting, was ich dann hatte, war so das Vollzeitding das absolut unproblematischste. Also das war so der Aspekt, den ich am wenigsten anstrengend oder so fand, weil einfach alles andere drumherum super anstrengend war. Dieses ewige Unterwegssein und den Alltag irgendwie so zwischen 2 Städten und mehreren Haushalten organisieren, ist viel anstrengender als irgendwie jeden Tag auf der Matte stehen da und am Schreibtisch sitzen. Mhm. So. Genau. Das ist so die Arbeitsbedingungen-Ebene. Ansonsten habe ich, ich hatte sehr viel Glück. Ich habe extrem viel Geld verdient. Ich bin extrem, also so mein Einkommen ist extrem gut für irgendwie das, was ich so mitbringe, weil ich eben nicht keine Ausbildung irgendwie im bibliothekarischen Bereich habe. Was bist du denn? Was machst du denn? Ich bin Bibliotheksbeschäftigte an einer Berliner Hochschulbibliothek und bin halt über eine Elternzeitvertretung dort reingekommen, was halt sehr praktisch war, weil das halt so ein guter Einstiegspunkt ist für QuereinsteigerInnen, die nicht grundqualifiziert sind für solche Sachen. Und ich darf teilweise für Fächer, in denen ich mich auskenne und teilweise in Fächern, in denen ich mich gar nicht auskenne, Bücher bestellen und Bücher verschlagworten und Bücher umsystematisieren und dann noch je nach Zeit so ein bisschen anderen Kram machen und vor allem, also was für mich halt wichtig ist, ist so Universitätsbibliotheks Alltagsbusiness kennenlernen und darin einfach so ein bisschen Erfahrung sammeln, die Fachbegriffe lernen und damit irgendwie umgehen und sowas. Also das ist eigentlich so das, was nebenbei für mich dann auch wichtig ist, dass ich das dann so als Berufserfahrung künftig vorweisen kann. Ja, genau. Nach einem halben Jahr Vollzeit bin ich jetzt, mache ich das halt jetzt noch Teilzeit weiter, sodass ich jetzt momentan nur noch die 2 Nächte in Berlin bin und nach 3 Arbeitstagen dann wieder in Hamburg bin. Also 3 Tage arbeiten, 4 Tage frei. Ich habe eben gerade gedacht, wir sollten vielleicht nochmal spezifizieren, dass wir diese Folge ausschließlich über Lohnarbeit sprechen und nicht, also über, ach so, ja, also das, dass wir das Arbeitsthema auf Lohnarbeit quasi marxistisch münzen eingrenzen wollten. So, ja. Nur ohne Produktion. Jetzt dieses, ja, ohne Produktion. Dieses Meta-Thema jetzt nochmal aufmachen zu wollen, aber es ist mir halt eingefallen, hast du gesagt, dass du davor halt auch total viel, viel mehr eigentlich als jetzt irgendwie gearbeitet hast, aber halt nicht bezahlt. Und es geht um die bezahlte, im kapitalistischen Sinne bezahlte Arbeit, Lohnarbeit. Reproduktionsarbeit ist. Die nicht Reproarbeit ist, genau. Bei uns zumindest. Es gibt ja auch bezahlte Reproduktionsarbeit. Ja. Ja. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich gehe keiner Lohnarbeit nach im eigentlichen Sinne, sondern ich habe ein Stipendium. Ich schreibe meine Doktorarbeit und bin in einem Graduiertenkolleg gelandet, was alles, finde ich, ziemliches Glück war. Also, nein, natürlich, ich habe mich dafür auch beworben und so und wurde angenommen, aber ich fühle mich gerade sehr privilegiert, was so mein Geldverdienen angeht. Genau, und ich arbeite halt an meiner Doktorarbeit und arbeite am Thema des Graduiertenkollegs, was dann halt eben sehr akademische Arbeit ist. Es ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Dissertation, das heißt, meine Arbeit an der Dissertation ist sowohl Textarbeit als auch künstlerische Arbeit. Genau, und ich habe über dieses Stipendium, ich kriege auch noch Kindergeld tatsächlich. Das war relativ unkompliziert, insofern ich ja nicht offiziell Pflegevater bin. Musste ich halt nur zeigen, dass ich Verantwortung für ein Kind habe und das hat gereicht. Das fand ich schon mal ganz gut. Und du bekommst einen erhöhten Satz an Stipendium. Genau, ich kriege Kindergeld dazu. Weil Kindergeld ist ja ein feststehender Begriff, das kriegt vom Arbeitsamt aus ausgezahlt. Das kriegen wir auch. Also. Tja, was kriege ich denn dann? Wahrscheinlich so ein Kinderzuschuss. Ja. Ja. Genau, nur um nicht die Leute zu verwirren. Ach so, ja. Also Kindergeld kriege ich nicht. Ich kriege einen Kinderzuschuss. Und für mich ist es auf jeden Fall das meiste Geld überhaupt, was ich bisher in meinem Leben bekommen habe. Das ist ziemlich interessant, finde ich, was sich da so, was sich so daran knüpft. Genau, es ist halt, also was an dem Status dranhängt, ist aber zum Beispiel auch sowas, dass ich momentan, also ich bin krankenversichert, aber ich muss halt die Krankenkasse selbst zahlen. Genau. Der Kater randaliert drüben rum. Ich habe gestern mein Zimmer umgeräumt und jetzt muss ich erstmal gucken, was genau alles. Ja. War das bei dir im Zimmer jetzt? Was genau alles nicht katzensicher ist. Was ich wie hingestellt habe, dass es nicht katzensicher ist. Ich weiß, was es war. Ist ja, nicht so schlimm. Okay. Es war eine magnetische dünne Platte, die sehr instabil in sich ist. Vielleicht ist sie auch einfach vom Wind. Also vielleicht war es gar nicht der Kater. Es war der rote Wind. Ja, naja, ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Genau. Sorry. Also zwischen der letzten Arbeitsfolge und jetzt diesem Stipendium liegt auf jeden Fall noch eine Zeit Lohnarbeit, die für mich das erste Mal eine versicherungspflichtige Anstellung war. Also wo ich das erste Mal in so einem richtigen Lohnarbeitsverhältnis war, das fand ich auch schon sehr interessant, so inklusive geregelten Einkommen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, einem 13. Gehalt und sowas. Also das war für mich auch eine interessante Erfahrung. Das war allerdings auch eine Teilzeitstelle. Also da habe ich 20 Stunden die Woche gearbeitet. Okay, vielleicht muss ich doch mal kurz. Ja, kurz vor. Du musst noch weiter von deinem Job erzählen. Ja, jetzt war ich eigentlich fertig. Die beiden unterscheiden sich sehr, das kann ich sagen. Mhm. Also das war ja jetzt nach einer sehr langen Zeit. Nee, Quatsch. Also ich habe meine Magisterarbeit geschrieben, 2012 war die fertig oder so. Mhm. Und habe dann 2015 angefangen mit der Dissertation. Das heißt, da lag auch eine Zeit dazwischen, in der ich nicht akademisch gearbeitet habe. Und das war auch interessant, da wieder reinzugehen. Zusätzlich zu dem, dass ich ja, also ich glaube, mein Lebenslauf ist auch eigentlich so der Inbegriff von Wechselhaftigkeit. Also ich habe ja auch dann mit der Kunsthochschule auch nochmal meinen Fokus sehr stark verändert und bin da halt auch nochmal so quer eingestiegen sozusagen. Ich habe kein Kunststudium, das dem vorausgeht. Das sind so, glaube ich, die Sachen, die bei mir interessant sind an diesem Stipendium gerade und an der Arbeit, die ich da mache. Ich muss mich erstmal wieder hin arrangieren hier, sorry. Das komische Geräusche macht. Stimmt, für mich bedeutet meine Arbeit ja auch, dass ich Angestellte im öffentlichen Dienst bin. Ja, das ist ja auch wichtig. Nochmal. Ich finde es so gut. Geht das so? Ja, okay. ja, ich arbeite jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr. Also ziemlich genau so lange, wie Jokes Stipendium läuft. In einer IT-Firma als Entwicklerin. Ja. Und ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt alles erzählen soll. Also. Ja, du kannst ja jetzt auch schon überwechseln. Ja. In so ein inhaltlicheres. Ja. Also, ich habe, weil ihr das jetzt gerade schon beide gesagt habt, also ich verdiene auch momentan so viel, wie ich noch nie vorher verdient habe und auch unfassbar viel mehr als das, was ich vor 7 Jahren verdient habe, obwohl ich da auch schon als Entwicklerin gearbeitet habe. Mhm. Aber tatsächlich nochmal so ein bisschen anders gelagert von den Aufgaben her und zweitens damals auch, so wie du, Steff, das jetzt gerade hast, nämlich 24 Stunden in der Woche. Jetzt habe ich eine 80% Stelle, also 32 Stunden in der Woche, selbst gewählt. Also das war eins meiner Bedingungen beim Jobsuchen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne nur 4 Tage in der Woche arbeiten. Oder ich möchte gerne 4 Tage in der Woche arbeiten, nicht 5. Und dann auch nur 8 Stunden, also 32 Stunden. Und ja, trotzdem ist es halt jetzt, für mich persönlich war es halt so, dass ich habe halt so diese Art von Job schon sehr lange gemacht, aber irgendwie nie so mit so einem Karriereziel oder mit so einem, okay, das ist jetzt so mein Ding und das möchte ich jetzt machen. Das hat sehr, sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, mich zu entscheiden, mich wirklich bewusst zu entscheiden, zu sagen, okay, das möchte ich jetzt weitermachen, weil ich habe bestimmt gefühlte 15 Jahre damit zugebracht, irgendwie mich einfach nicht entscheiden zu können und einfach nicht zu wissen, in welche Richtung ich mich bewegen möchte und womit ich so meine Lebenszeit verbringen möchte, weil ich einfach so viele verschiedene Interessen habe und so viele verschiedene Dinge auch kann, dass es irgendwie total schwierig war für mich, an diesen Punkt zu kommen und ich immer das Gefühl hatte, ich muss einfach so viel aufgeben, weil es frisst einfach so viel Zeit, dieses Arbeiten, dass es, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil die Kleifo hier gerade zu Besuch gekommen ist und hier ordentliche eine Schnurraktion macht. Genau, das ist halt einfach für mich war es halt einfach total schwierig, mich dann irgendwann bewusst zu entscheiden. Und das ist aber irgendwie für mich an irgendeinem Punkt in meinem Leben auf jeden Fall nötig gewesen. Und ich glaube, deswegen war das vor 7 Jahren auch nochmal anders. Obwohl ich was Ähnliches gemacht habe wie jetzt, hat es irgendwie für mich nicht so einen riesen Stellenwert gehabt wie jetzt gerade, was so, also an Bedeutung, was es so an Bedeutung in meinem Leben hat, weil ich mich tatsächlich, also ich hatte, bevor ich diesen Job jetzt gemacht habe, eine sehr lange Pause gehabt, die so verschiedene Gründe hatte. Und in dieser Pause habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, was so meine berufliche Zukunft angeht. Das war so einer der Themen, mit denen ich sehr intensiv mich auseinandergesetzt habe. Und eine der Gründe oder eine der Sachen, die dabei rausgekommen sind, war tatsächlich so eine sehr bewusste Entscheidung. Okay, ich entscheide mich jetzt, ich werde jetzt als Entwicklerin arbeiten und das ist das, worin ich gut werden will. Und das ist das, wo ich meine berufliche Ausrichtung haben werde. Und ich verzichte auf Kunst, ich verzichte auf Filme machen, ich verzichte auf diesen ganzen kreativen Teil in dem Maße, der halt nötig wäre, um das Ganze ja irgendwie weiterzuentwickeln und dass es halt über so ein Hobby hinausgeht so und oder halt um irgendwas Hobbyhaftes hinausgeht. Ich glaube, ich habe einfach sehr lange gehofft, dass es irgendwie für mich möglich ist, das alles mehr miteinander zu verbinden und habe aber irgendwann gemerkt, es geht so nicht. Also ich kann einfach das nicht. Ich werde eigentlich nicht glücklicher damit, wenn ich einfach immer versuche, alle Sachen gleichzeitig oben zu halten. Mhm. Also gleichzeitig, also so alle Themen, die mich interessieren, gleichzeitig gleich viel zu bearbeiten. Auch politische Sachen, politischer Aktivismus, auch was ich irgendwie also wo ich mich sehr bewusst auch entschieden habe, okay, auch das wird dadurch irgendwie zurückgehen so und meine Energie wird einfach da nicht mehr so da sein und so und genau und mit dieser bewussten Entscheidung habe ich mich dann halt neu auf den Lohnarbeitsmarkt geworfen und bin eben jetzt dann bei dieser IT-Firma gelandet. Ich bin mir so halb sicher, nicht so ganz sicher, ob eigentlich irgendjemand aus meiner Firma diesen Podcast hören wird. Eventuell eine Person, falls ja, schöne Grüße. Dass halt irgendwie ich gerne in einem bestimmten Berufsfeld und da drin dann auch nochmal in der Spezialisierung Frontend-Entwicklung da so meine Expertise ausbauen möchte. So, weil da gibt es noch genug zu lernen und es gibt genug, worin ich gut werden kann und es macht mir Spaß, das ist ja schon mal ganz gut. Also es ist nach wie vor was mir sehr viel Spaß macht und damit bin ich eigentlich erstmal ganz zufrieden, so mit diesem, also mit diesem Ergebnis von, okay, ich habe irgendwie ganz furchtbar viel Kritik an diesem ganzen System und an diesem ganzen, warum muss ich eigentlich irgendwie so einen Job machen und warum geht es nicht anders und ich muss mich da so reinwerfen und ich muss mich dem so anpassen und ich muss irgendwie mich auch so ein Stück weit entscheiden. Also es gibt genug Leute, die entscheiden sich nicht und sind damit total happy mit so einem Ding, aber für mich hat es halt einfach irgendwie nicht funktioniert. Für mich hat an irgendeinem Punkt hatte ich eher das Gefühl, es verzettelt sich mehr. Ich habe immer das Gefühl, nicht dazu zu gehören und wenn ich irgendwie wenn ich mal irgendwie dieses Gefühl loswerden will, dann muss ich mich vielleicht auch einfach mehr committen. Und das habe ich jetzt gemacht, indem ich halt mich für diese Entwicklungsgeschichte entschieden habe. Was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass es einfach echt gut bezahlt ist. So, im Verhältnis zu vielen, vielen anderen Jobs ist es einfach eine Branche, die sehr gut bezahlt wird, wo man sehr hofiert wird, wo einfach ich auch genau weiß, ich kann halt mich sehr problemlos hinstellen und sagen, ich will nur 4 Tage arbeiten, das geht in anderen Jobbranchen überhaupt nicht. Also wohl einfach diese, oder auch so, ich hätte, also es werden einfach so dringend Leute gesucht und es ist so hoch angesehen, diese Art von Arbeit. Ich finde nicht, dass es im Verhältnis zu dem steht, was andere Leute so an Arbeit machen und so. Also ich finde nicht, dass das irgendwie so, also dass es in irgendeiner Form gerechtfertigt ist oder so, aber es ist aber ein Umstand, der nun mal ein Fakt ist, dass es einfach sehr, dass ich schon immer merke, okay, ich kann mir einfach sehr viel mehr rausnehmen an Ansprüchen ans Arbeitsleben als andere Leute, die einer Lohnarbeit nachgehen. So. Oh nein, der Kater. Ja, der Kater. Der Kater, der jetzt. Nein, auf gar keinen Fall. Überleg, was passiert, wenn wir ihn reinlassen. Der legt sich hier hin und schläft. Vielleicht macht er das. Das wäre Best Case, wäre das. Wollen wir es mal probieren? Und von wo möchtest du ihn dann runterpflücken, wenn es Worst Case ist? Sollen wir es versuchen? Ja, wir können es versuchen. Er schreit so. Er weint so doll. Ja, er schreit vor allem. Er weint nicht, er schreit. Hallo. Auftritt, Flux. Guck mal, hier ist Platz, da kannst du dich hinsetzen. Super gemütlich. Oh, dein Karton mit. Ja, was ist das? Das ist ein Aufnahmegerät. Da kannst du dich auch draufsetzen. Guck mal. Hoffentlich schmeißt er das jetzt nicht um, dann wird es laut. Dann müssen wir das rausschneiden. Ja. Mhm. Hier ist eine Flauschedecke. Aber eigentlich willst du vielleicht aufs Bett drauf? Müsst du da eine Höhle machen? Nee. Sie spricht er möchte, mit mir. Genau, er möchte bekaspert werden, glaube ich, gerade so ein bisschen. Ja, wir werden sehen. Jetzt hat er sich hier irgendwie verkrochen. Genau, also, was ich auch, und das jetzt schließe ich mal so einen Bogen, um mal meinen komischen Monolog hier mal zu beenden, was ich nämlich auch beschlossen habe damals, als ich diesen neuen Schritt in den Arbeitsmarkt getan habe, ist, dass ich mit der Entscheidung, okay, ich möchte gerne mich da mehr reinkommitten und auch versuchen, mich da irgendwie wohlzufühlen, dass das bedeuten wird, dass ich mich deutlich mehr zeigen muss, was ich bin, wer ich bin, was mein Leben ist, was meine Lebensbedingungen sind und dass das deutlich mehr Raum und Platz haben muss in der Arbeitswelt, als es vorher das gehabt hat. Vorher hatte ich halt immer so das Ding von, okay, es ist halt ein Job, da verdiene ich Geld, um halt irgendwie zu leben, mal mehr, mal weniger gut, mal mehr oder weniger zufrieden, eigentlich immer eher wenig zufrieden, immer super unglücklich, ich war eigentlich immer sehr unglücklich in meinen Jobs. Und das hatte einfach auch immer sehr viel damit zu tun, dass ich wirklich das Gefühl, irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, okay, eigentlich bin ich nur so eine Hülle, die irgendwie irgendwo hingeht, ihre Zeit da verbringt und wieder geht. Aber was mich ausmacht, spielt dort einfach keine Rolle. Mhm. So. Das kann man vielleicht aufrechterhalten, wenn es wirklich nur ein Job ist und man einfach genug andere Befriedigung hat, was so Persönlichkeitsausdruck angeht. Aber das geht halt nicht bei 32 Stunden in der Woche. Also bei 4 Tagen in der Woche, die eigentlich davon komplett geprägt sind. Und deswegen war so eine Entscheidung tatsächlich auch von mir zu sagen, das muss irgendwie mehr Raum haben. Und ich versuche sehr bewusst zu gucken, inwieweit kann ich dem Raum geben. Also das sind jetzt irgendwie so Sachen wie zum Beispiel, ich versuche, möglichst out zu sein, was meine Lebensverhältnisse angeht. Also, dass ich Poly bin, dass wir eine Pflegefamilie sind, dass ich Pflegemutter bin, dass ich queer bin, dass ich sehr viel Wert auf so Dinge wie Nachhaltigkeit, gemeinschaftliches Miteinander, allgemeine Kritik an allgemeiner Kackscheiße an der Welt. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also sowas wie, ich finde sowas wie Rassismus blöd. Ja. Also diskriminierungssensibel. Ja, genau. Auch. Ja, danke. Diskriminierungssensibel ist ein schönes Wort. Ja, sowas. Also dass mir solche Sachen wichtig sind und dass es mir so wichtig ist, dass es mich unglücklich macht, wenn solche Sachen zu massiv auftreten. Also dass es einfach ein Teil meines Lebens ist, mich damit zu beschäftigen und auch mit meinen eigenen Themen da drin zu beschäftigen oder die Selbstkritik da dran und so weiter und so fort. Also all das, was irgendwie in so einer Mainstream-Welt irgendwie als anders, komisch, abartig belächelnswert, keine Ahnung was irgendwie angesehen wird oder auch meine Angst war, dass das so angesehen wird, also ich habe halt versuche halt möglichst viel davon in irgendeiner Form sichtbar zu machen und mich trotzdem darin zu bewegen in dieser Welt und hadere halt einfach und oder ich versuche halt zu gucken, wo fühlt es sich irgendwie lebbar an und wo nicht. Und das ist auch wirklich phasenweise. Also phasenweise ist es furchtbar und ich fühle mich furchtbar alleine und ich bin irgendwie habe so das Gefühl, ich brauche ganz viel Ausgleich und es ist eigentlich nicht lebbar und manchmal fühlt es sich auch gar nicht so an und es passieren tatsächlich manchmal diese magischen kleinen Koalitionen oder Zusammenhänge oder Überraschungen, die halt irgendwie passieren, wenn man manchmal aus dieser eigenen Blase so rausgeht und irgendwie sich mal traut, sich so ein bisschen zu öffnen für was sonst noch so in der Welt ist. Weil das ist halt das, was ich halt vorher ganz viel gemacht habe. Ich habe mich einfach sehr doll abgegrenzt von allem. Mhm. So. Und damit lässt sich aber dummerweise in dem, wie ich leben möchte, nicht so richtig gut leben. Auf einer anderen Ebene. So. Ja. Genau, das versuche ich halt. Also ich versuche in einer IT-Firma, die voll ist mit Hetero-Cis-Typen, weißen Cis-Typen, Mittelschichtstypen, und die ganze Branche ist einfach komplett geprägt von weißen Heterotypen, denen es allen viel zu gut geht. Und die das für das normale Leben halten, versuche ich halt irgendwie als queere Poly-Person, die als Frau gelesen wird, Femme, die irgendwie was überhaupt nicht irgendwie wahrgenommen wird, irgendwie meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Meinen Alltag zu bewältigen vor allem. Ja. In meinem Zimmer liegen leider so viele Bücherstapel rum, wie es natürlich sein muss für eine akademische arbeitende Person. Aber die sind manchmal ein unsicherer Absprungplatz für Katzen. Und dann fallen sie um, wenn man davon abspringt. Mhm. Ergießen sich über meinen Boden und so. Aber auch das gehört natürlich dazu, weil so eine Katze gehört natürlich auch zum akademischen Arbeiten dazu. Mhm. Stimmt, ja. So viel zu den Klischees. Jetzt habe ich euch platt geredet. Nee, ich eigentlich nicht. Wie ist das denn wir bei kennen euch? Ja schon, wir kennen ja schon so ein paar grobe Dinge von dir. Ja. Was ich spannend finde, ist, dass du meintest, dass du halt sowas wie Kreativität und so aufgegeben hast und es so schwierig fandest, so viele Sachen unter einen Hut zu bringen. Also ich habe auch ganz viel, also als es bei mir klar wurde, dass es irgendwie so in dieses wissenschaftliche Arbeiten reingeht, habe ich auch ziemlich viel aufgegeben. Schlagzeug zum Beispiel. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die ich seitdem nicht mehr mache. Und gleichzeitig, da muss ich momentan relativ viel drüber nachdenken, habe ich mir ja auch genau so einen Zwischenraum gesucht. Also, und Zwischenraum ist irgendwie ein doofes Wort. Nein, nicht ein doofes Wort. Es ist ein nicht passendes Wort und ich suche immer nach einem anderen. Aber tatsächlich ist ja so das Thema meiner Diss genau diese Unschärfe zwischen verschiedenen Bereichen. Und in letzter Zeit denke ich relativ viel darüber nach, dass ich mir das in ganz vielen, also dass ich mir irgendwie so eine Job- oder Arbeits- so ein Arbeitslebenslauf zusammengebastelt hat, der genau das auch ausdrückt. Und ich genau das, also was sich irgendwie bei mir in Trans wiederfindet, dass sich das in der Arbeit wiederfindet, dass sich das irgendwie in so ganz vielen Entscheidungen immer wiederfindet, dass ich so einen Platz besetze, der nicht eindeutig zu einer Sache dazu zu zählen ist. Also zum Beispiel, also meine Dissertation geht ja einfach um Trans, und zwar nicht um Trans als Transmann oder Transfrau, sondern um die Leute, die sich eben nicht eindeutig festlegen. Also ob man das jetzt Trans oder Non-Binary nennen möchte oder Genderqueer oder wie auch immer. Gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, aber es ist ja genau der Ort, der eben nicht fest zu einer Sache dazu zu zählen ist oder so. Und der Studiengang selbst, also diese künstlerisch-wissenschaftliche Dissertation, ist irgendwie so ein hybrides Ding in der Mitte von Kunst und Wissenschaft und wird auch von beiden Seiten irgendwie nicht ganz ernst genommen. Also auch das ist so ein lustiger, verfließender Raum. Und die Art und Weise, wie ich an die Kunsthochschule gekommen bin, ich habe eben nicht das Kunststudium, sondern ich habe andere Sachen gemacht. Ist auch, ich bin da irgendwie so schräg reingerutscht. Befinde mich immer auf so einem ganz merkwürdigen Platz, wo ich nicht so viel Ahnung habe wie die anderen oder wo ich nicht die Codes kenne, die Leute kennen, die schon lange in dieser Institution unterwegs sind. Also wo ich auch irgendwie da so in so eine Zwischenposition reingerutscht bin. Und das auf so einem, mit so einem Hintergrund von, okay, ich habe auch, also der Wechsel aus dem Sexshop in die Dissertation ist halt auch einfach ein extrem merkwürdiger Schritt sozusagen, also so ein sehr unpassender Schritt. Das heißt, auch in der so in der Jobhistorie habe ich so ein immer wieder von einem Extrem ins andere schwankend oder halt irgendwie anders ausgedrückt so ein diesen das dazwischen so auslotend. Darüber habe ich in letzter Zeit relativ viel nachgedacht, was eigentlich so meine Arbeitssituation mit so meiner Lebenseinstellung ist irgendwie komisch, aber mit so meiner Identität oder sowas zu tun hat. Ich kultiviere den Zwischenraum. Auch im Job. Ja. Und das hat aber gleichzeitig natürlich, werde ich natürlich in meiner, also natürlich werde ich von außen ganz viel immer wieder zugeschrieben und dann ist es sehr spannend, was daraus passiert. Also wenn es von außen Zuschreibungen gibt und die Situation von mir aus sich aber anders gestaltet, dann kommt es halt zu so interessanten Begegnungen, finde ich. Also jetzt, ob das jetzt irgendwie das Parsen ist, dass Leute mich so oder so geschlechtlich einordnen oder dass Leute eben zum Beispiel mit dem Thema Trans als Nicht-Eindeutigkeit nicht umgehen können oder dass Leute jetzt irgendwie diese Form der Dissertation noch nicht kennen oder vereinheitlichen wollen und dann überlegen, ob ich jetzt eigentlich Künstler bin oder bin ich jetzt Wissenschaftler oder was ist denn das jetzt? Also und was kommt denn danach? Und hast du genug Platz? Ja, ich muss, glaube ich, aber auch mal auf Toilette. Deswegen zappel ich hier so ein bisschen. Zappel, zappel, zappel. Nein, und ich sitze auf diesem Sofa immer ganz zappelig. Ah, okay. Ich komme gleich wieder. Ich nehme mir auch neues Wasser mit. Du könntest mir ein Glas mitbringen, vielleicht. Auch mit Wasser? Ja. Vielleicht. Das ist mit Sprudel. Ja, ich nehme erst ohne und dann, wenn ich das ausgetrunken habe, würde ich an Steffs Sprudelwasser partizipieren, wenn sie mir was davon abgibt. Das ist jetzt gar nicht, ich habe das auch gar nicht als mein eigenes Sprudelwasser mitgebracht. Aber es steht sehr bei dir. Weil bisher kuschelt niemand mit anderes das wollte. Es hat sich angedockt an dich. Ja. Ja, ja, das ist natürlich. Ja, es ist natürlich schon auch eine Art, damit umzugehen, mit diesem komischen Arbeitsding irgendwie und diesem, wo stehe ich da eigentlich, das einfach das dann zum, ja, so zum Ziel zu. Zum Ziel, also dieses, ich bleib einfach in der Mitte stehen und suche mir immer so Sachen, die irgendwie nicht so richtig passend sind oder so. Ich hätte auch, also was so Lebensbiografie und dann Arbeitssetting oder Lohnarbeitssetting angeht, hatte ich auch, also ich meine, ich habe ein grundlegendes Studium, das ist tatsächlich so, das ist ja schon auch eine grundlegende Ausbildung, mit der ich jetzt aber, die mir halt wiederum jetzt für Arbeiten in der Bibliothek nicht direkt viel bringt, indirekt schon. Aber also ich hatte mich eben auch auf eine grundständige Ausbildung für den bibliothekarischen Bereich beworben, für ein Referendariat heißt das, über 2 Jahre. Und habe halt dann, wurde dafür nicht angenommen. Und es war halt, also mich hatte das dann an der Stelle mitgenommen, als ich, weil ich dachte so, oh, irgendwie einmal irgendwie eine Grundlage, also einmal so grundlegend, einmal nicht quereinsteigend, einmal nicht die Energie aufbringen, an sich selbst einfach nur glauben zu können und sich immer wieder zu sagen, ich traue mir das zu, ich kann mir das aneignen, so, ich kann alles dazu lernen, mich interessiert das, das ist irgendwie mein Hauptmotor oder sowas, und halt so viel Selbstvertrauen auszustrahlen, dass irgendwie die Leute um dich rum dir das dann auch zutrauen, dass du es machst oder gar nicht auf die Idee kommen, dass du eigentlich gar nicht grundlegend dafür qualifiziert bist oder so. Und also ich habe halt einfach gemerkt, so dieses, ja, es kann auch einfach mal entspannt sein, so den Normenweg quasi zu gehen, in einen Beruf hinein. Und als es aber dann eben nicht geklappt hat und ich halt einfach auch gemerkt habe, wie mich das mitgenommen hat, habe ich halt auch zurückgeblickt irgendwie auf mein Leben und dann wiederum auch festgestellt, ich habe in den seltensten Fällen in meinem Leben, in denen ich irgendwie Tätigkeiten ausgeführt habe, dass ich da irgendwie eine Grundausbildung oder sonst irgendwas hatte, sondern ich meistens immer irgendwo reingesprungen oder reingeworfen wurde und halt irgendwie dann nach bestem Wissen und Gewissen Sachen gemacht habe und irgendwie damit aber auch ganz gut über die Runden gekommen bin. Also ich weiß auch sowas, was so Kinder- und Jugendarbeit irgendwie in verschiedensten Vereinen oder Institutionen oder sowas anging. Das hatte ich schon so oft mit, dass es da immer, wurde dann immer so erzählt, dass so eigentlich gibt es ja noch so diesen Gruppenleiterinnen-Lehrgang eigentlich und sowas. Ja. Und das kam aber dann nie dazu und solche Sachen. Also das halt, und auch irgendwelche Tätigkeiten, die ich dann als studentische Hilfskraft oder so im Weiteren gemacht habe, und was dann eigentlich, wo man eigentlich auch schon etwas qualifizierter sein könnte, nicht dringend muss, aber das so, also dass ich sonst häufig eben so, dass ich einfach so sehr geeignet bin, als Quereinsteigerin irgendwo zu landen, weil ich es einfach kann. Weil ich es sehr gut kann, irgendwo quer einzusteigen, weil ich es einfach gewohnt bin und es halt dann nichts, keine neue Erfahrung ist oder sowas. Und damit versuche ich mich dann immer wieder ein bisschen zu beruhigen. So. Ja, das einzig Blöde ist, dass es dass im öffentlichen Dienst das einfach auch nicht so häufig vorgesehen ist, dass du quer einsteigen darfst. Das macht es eigentlich eher schwierig, dass da so die Wege sehr beschränkt und sehr begrenzt sind und dass es eben für mich eine Möglichkeit gibt, schon ein bisschen Erfahrung darüber zu sammeln, aber klar ist, dass früher oder später müsste eine Stelle hier, die auf der ich dann fester sitze und mich derweil währenddessen dann zum Beispiel noch über einen zusätzlichen Masterstudiengang irgendwie qualifizieren kann und so. Ja. Und ich finde halt auch, wenn wenn es sich gelernt anfühlt, immer wieder quer einzusteigen, sind es ja trotzdem dann Positionen, die sich also unsicher anfühlen. Also die haben halt eben nicht so einen super gesicherten Status, sondern auch wenn ich lerne, also auch wenn ich weiß, wie ich quer einsteigen kann und dass ich das kann, bin ich dann trotzdem in einem Umfeld, in dem ich mich erst einarbeiten muss und bestimmte Sachen nicht weiß und auch nicht richtig einschätzen kann und sowas. Also ich glaube, also das ist ja dieses Imposter-Syndrom, was da auch relativ doll dranhängt. Welcome irgendwie to our life. Ja, also so dieses chronische Gefühl von, ich kann das eigentlich nicht und hoffentlich fliegt es nicht auf, so. Was ja auch schon häufig genug irgendwie durchdiskutiert wurde, dass es halt ganz bestimmte Berufsgruppen, ganz bestimmte, nicht Berufsgruppen, sondern ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen betrifft, nämlich immer genau die, die halt nicht klischeemäßig an dieser Position erwartet werden. So. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es nicht so ist, dass man als quereinsteigende Person häufiger sich an den Punkt kommt, an dem man eben solche Sachen nicht weiß und so, sondern dass die anderen genauso häufig an diese Punkte kommen, es aber durch die Legitimation einer Ausbildung das nicht in Frage stellen, dass das so sein darf. Also stimmt. Ich kriege das halt, ich meine, ich in der IT ist das so krass, also das ist einfach, ich muss mir immer wieder sagen, ich mache das seit fucking 99. Also das ist einfach irgendwie... Ich hätte gedacht, du sagst seit 99 Jahren. Nee, aber es ist einfach, ich habe das erste Mal Geld bekommen dafür, dass ich Dinge im Internet, ins Internet stelle und mit Code hantiere. Das erste Mal war 99. Das ist einfach, das ist irgendwie fast 20 Jahre her. Also, und ich habe ganz viele andere Sachen zwischendurch gemacht und ich habe eben nicht diese Karriere von ich mache das und seitdem mache ich das und ich mache das 9 to 5, 40 Stunden in der Woche seit 17 Jahren, 18 Jahren. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem Erfahrung habe seitdem und so. Und ich will das so, und ich muss mir das immer wieder sagen, weil ich immer wieder an den Punkt komme, an dem ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, weil ich habe es nicht studiert. Also ich habe, was unter anderem daran liegt, dass das, was ich mache, damals überhaupt nicht als Studium angeboten wurde. Also das ist einfach, ja, auch erst jetzt in den letzten 10 Jahren, dass man das überhaupt studieren kann oder dass das, was man halt irgendwie braucht für den Job, beigebracht bekommt in einem Studium oder in der Ausbildung. Das war damals einfach nicht so. Damals haben alle quer eingestiegen, weil es gab die Ausbildung gar nicht. So. Alle haben irgendwie gemacht. So. Deswegen bin ich auch nie auf die Idee gekommen, dass das wichtig sein könnte irgendwann. Und ich kriege halt mit in dem Job jetzt, dass Leute Ausbildung machen. Und die Leute, die aus den Ausbildungen kommen, es erwartet niemand von denen, dass sie irgendwas können. Also die machen 3 Jahre diese Ausbildung und die kriegen vielleicht so eine grobe Idee davon, worum es geht. Aber man kann nichts erwarten. Man kann sozusagen das, worauf es im Job ankommt, kannst du eigentlich nicht erwarten. Sondern es ist halt eigentlich eher, was man erwartet, ist so ein Grundverständnis davon, was auf einen zukommt und ein Grundverständnis davon, in welche Richtung es grob geht und Bock drauf, das zu machen. Das ist das, was erwartet wird. So. Mhm. Und alles Weitere ist einfach spezifisch dann in dem Job und ist Erfahrung und muss man machen. Und das lernt man nicht irgendwie in dem Curriculum, wo man irgendwie meistens ja auch veraltet, das Curriculum, es kommt ja auch noch dazu, dass es halt auch immer noch gerade in der Branche total veraltet ist irgendwie oft, dass halt irgendwie Sachen gelehrt werden, die einfach null, also die halt so ein Grundverständnis irgendwie einem beibringen und wenn man Glück hat, halt irgendwie macht das halt auch was an Grundlagen aus, aber das ist nichts, was sozusagen, also da haben die Leute, die Ausbildung machen und nicht das Studium, tatsächlich irgendwie noch bessere werden eigentlich fast noch lieber genommen, weil sie halt einfach schon mal im Job Sachen gemacht haben und praktisch Sachen gemacht haben und einfach so. Ich muss es leider auch tun. Und deswegen glaube ich tatsächlich, und dass so diese Idee davon, ich kann das irgendwie alles nicht, dass das eigentlich auch kommt, wenn man diese ganze Ausbildung macht oder eben diesen ganzen klassischen Ausbildungsweg irgendwie geht. Nur ist dann da von sich selber und von allen anderen um einen rum dieses, ja, aber du musst es ja auch erstmal lernen und es gibt sehr viel mehr Großzügigkeit sich selber und von anderen, dass du es nicht kannst. Und dann kommen noch so schöne Sachen wie Geschlecht dazu, eindeutig, also das kann ich irgendwie auch ganz doll sehen im Job irgendwie, dass irgendwie also gerade, also jetzt in der Männerdomäne, könnte gut sein, dass es bei so frauendominierten Jobs genau andersrum ist, dass dann Männern nachgesagt wird, dass sie irgendwas nicht ordentlich können, weil sie Männer sind. Es ist tatsächlich noch nie so gewesen, dass mir irgendjemand in meinem Leben, in meinem Job schon mal ins Gesicht gesagt hat, ich könnte das nicht, weil ich eine Frau bin. Aber es gibt halt schon immer so ein Bias von du musst es irgendwie nochmal mehr beweisen oder man muss irgendwie nochmal, und wenn es nur so ein gefühltes, man muss es irgendwie mehr beweisen ist, weil es ist ja nie so richtig nachweisbar, wenn sich nicht jemand hinstellt und es dir ins Gesicht sagt, so, und so ist es ja in den seltensten Fällen. Ja. Genau, aber ich wollte dem, genau, das war so mein Gedanke zu, wie ist das eigentlich mit so einer Ausbildung und Quereinstieg? Ich glaube tatsächlich, wenn man sich für ein Thema interessiert und da sich irgendwie, und da Bock drauf hat, sich damit zu beschäftigen, dann ist der Unterschied zwischen Wissen und Nichtwissen gar nicht so sehr Ausbildung ja oder nein, sondern eher das Gefühl dazu. Ja. Darf ich eigentlich was nicht wissen? Ist es okay? Ich habe doch, ne? Und wenn man so einen Stempel hat, der einem sagt, irgendwie, du hast die und die Ausbildung gemacht, dann fühlt man sich gleich ganz anders, was irgendwie das Unwissen angeht. So. Das stimmt. Und die Codes halt, ne? Also irgendwie an der... Ja. An der Kunsthochschule oder in der Akademie allgemein ist es ja zum Beispiel auch so ein massives Klassending, dass Leute, die eben nicht aus einer Familie kommen, wo es total normal ist, dass Leute studieren oder so, sondern die vielleicht die Ersten sind oder so, dass die auch, also da gibt es auch dieses massive Unwohlsein wegen des sich nicht Auskennens in den Situationen. Also das ist nicht unbedingt an Ausbildung geknüpft, sondern eben auch an Herkunft und sowas. Ja. Das stimmt. Und wenn es dann, oder natürlich irgendwie, also ich habe ja ganz viel auch sowas gehabt von, oh, die Kunst, die ich gemacht habe in so queeren Zusammenhängen, die wird halt an der Hochschule, an einer Institution überhaupt nicht gewertschätzt und auch überhaupt nicht gewusst. Also es kommt natürlich zusammen. Also die wird nicht gekannt und aber auch nicht gewertschätzt. Und oder POC, die irgendwie komplett alleine sind an solchen Institutionen, je höher irgendwie der Ausbildungsgrad geht. Genau, ich habe meinen Faden verloren. Aber es gibt irgendwie echt massiv, also nicht massiv, sondern es gibt einfach total viele Gründe, warum Leute das Gefühl bekommen, nicht dazu zu gehören. Und warum sich dann irgendwie so das Festhalten an so Positionen im Job so schwierig anfühlt. Das stimmt gut, dass du es gesagt hast, Mann. Es gibt ja auch gerade so im Technikbereich, also da gibt es ja schon durchaus viele Initiativen, so Women Who Code und Women Tech Makers und so und so ganz viel so mit Frauen und IT oder das hilft, also mir hat es tatsächlich relativ doll geholfen zu sehen, dass es ganz schön viele Frauen oder weiblich gelesene Personen gibt, die nicht den klassischen Ausbildungsweg in der Technik gegangen sind, weil sie nämlich genau wie ich auch letztendlich an dem Punkt, an dem sie sich hätten entscheiden können, was studiere ich oder wo gehe ich irgendwie hin in Richtung Ausbildung, dass nie irgendjemand mal gesagt hat, hier, mach doch mal was Technisches. So, ich habe mich immer für Technik interessiert. Knöpfe waren mein Leben schon immer. Ja, ich fand es schon immer interessant. Ich bin nie gefördert worden von irgendjemandem. Ja. So, es war immer irgendwie höchstens kurios. So. Und natürlich kommt man dann viel seltener auf die Idee, sowas zu machen. Und deswegen ist es genau in der Branche auch so typisch. Mhm. Es gibt wirklich viele, die quer da rein sind. Also ich finde dieses Quer auch, ich finde es auch so schräg, ich fühle mich überhaupt nicht als Quereinsteigerin, weil ich mache das, ich habe immer, von dem, womit ich mein Geld in diesem Leben verdient habe, ist das, womit ich mein Geld verdient habe. Deswegen ist es für mich immer komisch, wenn Leute dann denken, ich bin eine Quereinsteigerin, wo ich denke, nee, ich bin eingestiegen, da warst du noch im Kindergarten, so, naja, vielleicht nicht, doch, bei manchen schon. Also so, das ist mein Beruf, das habe ich von Anfang an gemacht, ja, so, nicht nur immer ausschließlich, aber so. Vielleicht müssen wir ein anderes Wort finden. Ich bin ja auch nicht quer eingestiegen in Kunst. Ja. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Ich mache ja auch, seit ich denken kann, ist es ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Aber ich bin halt nicht den klassischen Weg gegangen, den die meisten Leute gegangen sind, die an den höheren Positionen in dieser Kunsthochschule ankommen. Oder was auch, ich habe halt nicht eine Sache verfolgt, sozusagen. Also ich habe zwar sicherlich eine oder mehrere Sachen verfolgt, aber die waren dann eher so inhaltlich. Also mich interessieren dann solche Sachen wie die Umgangsweise in der Gesellschaft mit dem Körper oder sowas. Und das habe ich aber in diesem Studiengang gemacht und dann habe ich das noch in diesem Studiengang gemacht und dann habe ich das auch noch da gemacht und so, aber halt nicht. Ich habe sozusagen nicht mich seit irgendwie Schulabschluss in einer Sache immer mehr spezialisiert. Stimmt, das ist bei dir echt so ein Ding irgendwie mit dem Körper und dem Umgang damit. Ja, das ist interdisziplinäre Bodyologist. Yes, Bodyologist. Yeah. Sehr gut. Da sieht man auch mal wieder, dass das mit diesen ganzen Kategorien auch einfach so ein Murks ist, ne? Das ist Murks. Ja. Echt. Ich habe gerade noch irgendeinen Gedanken, der auch gerne auch nochmal so Richtung Geschlecht und so gucken. Also noch mal etwas konkreter vielleicht oder sowas. Mhm. Aber der Gedanke, ich hatte, der ging gerade noch in eine andere Richtung. Wir haben über Ausbildung geredet und über Quereinstieg. Ja. Und über den sogenannten Quereinstieg. Vielleicht ploppt es auch einfach später nochmal hinein. Wenn ich dann plötzlich noch was ganz anderes fasel, dann. Also ich kann zum Beispiel über die Kunsthochschule noch sagen, dass ich es erschreckend und erstaunlich finde, wie homogen Kunsthochschulen sind. Also, oder diese Kunsthochschule. Ich nehme an, es ist ähnlich bei anderen Kunsthochschulen, aber ich weiß es nicht genau. Aber die ist super weiß, super Mittelklasse, eher auch irgendwie schon Leute, die vorher mit Kunst schon was zu tun hatten. Und dann, das hatte ich ja auch schon häufiger mal erzählt, dass dieses schlimme Verhältnis, dass so diejenigen, die eher sich als Männer identifizieren würden, in den wichtigeren oder in den höheren Klassen lehren und diejenigen, die sich vielleicht eher als Frauen identifizieren würden, so in den Grundklassen lehren, häufiger. Also, wo es dann auch tatsächlich möglich wird zu sagen, ah ja, das Geschlechterverhältnis ist relativ ausgeglichen, aber man müsste dann genauer gucken, wo eigentlich die Männer lernen und wo eigentlich die Frauen lernen. Und dann hat man noch nicht bei der Verwaltung geguckt. Ja. Ja. Wie ist das denn in der Bibliothek? Ja genau, also da lohnt es sich eben auch genauer hinzugucken. Also erstens, einerseits habe ich halt irgendwie die große Liebe für den öffentlichen Dienst, weil einfach nochmal bestimmte, es gibt einfach bestimmte Regeln, nach denen zum Beispiel eingestellt wird, und es gibt bestimmte Regeln, also die sind halt dann auch tatsächlich so aufgedrückt, wie auch das zum Beispiel irgendwie geschlechtssensibler kommuniziert wird und sowas. Und das finde ich extrem gut. Mhm. Und ich merke, dass es extrem viel ausmacht. Also so, sowohl das irgendwie, was so Gleichstellung angeht, dann eben darauf geguckt wird, auch dann eben in beide Richtungen irgendwie, dass entweder Männer oder Frauen je nach Verhältnis dann bevorzugt in einem Bereich eingestellt werden, was halt dann zur Folge hat, dass zum Beispiel auch mal genau, es dann eine Leiterin von der IT-Abteilung geben kann und sowas. Das finde ich, also das sind halt so Sachen, die find ich dann einfach gut, da kann ich mich sehr drüber freuen. Und auch was so ein Spektrum angeht von sowohl was halt irgendwie so Normideale angeht, dass ich halt irgendwie die Erfahrung gemacht habe, dass halt erstens Leute offener mit irgendeiner Form von Andersartigkeit umgehen können oder selbst irgendwie, selbst halt gerne den, also so das eigene Freak-Sein oder sowas stärkend oder alles oder so, also es ist zwar ruhig in der Bibliothek, aber trotzdem gibt es sehr viele exzentrische Menschen darin. Und das macht einfach was aus, finde ich. Ja genau, das ist auch sowas wie zum Beispiel bestimmte biografische Schicksalsschläge, die selbstverständlich mal vorkommen, irgendwie anders abgefangen werden im Arbeitskontext, dass es da einfach Arbeitsmodelle und Abläufe und Strukturen und Ideen, also es gibt Pläne, wie damit umzugehen ist, wenn jemand irgendwie nicht die komplette Arbeitsnorm irgendwie erfüllen kann und trotzdem irgendwie in einem Betrieb arbeitet. Und also sowohl, was weiß ich, Pflege von kranken Angehörigen oder Kinderverantwortung oder dann eben eigener Ausfall aufgrund von Krankheit oder chronische Krankheit. Also ich finde die Präsenz zum Beispiel von chronischen Krankheiten und physischen und psychischen irgendwie Einschränkungen oder sowas es ist einfach viel präsenter. Ich finde es einfach, also es ist weit davon weg, irgendwie, dass jetzt von irgendwie, da wird irgendwie Inklusion super gelebt und umgesetzt. Also ich glaube, es ist weit davon entfernt, aber es ist irgendwie, es hat eine andere Selbstverständlichkeit. Und ich kann einfach mich darauf verlassen, dass irgendwie unterschiedliche Körper mit unterschiedlichen Fähigkeiten dort zusammenkommen und in Lohnarbeitsverhältnissen irgendwie drin sind und sowas. So, also das ist was ich extrem gut finde, auch was so Geschlecht angeht. Ich habe gerade noch nachgedacht, dass halt nicht nur in der Bibliothek, sondern auch noch in einer Berliner Bibliothek, dass es tatsächlich auch noch was ausmacht, sich irgendwie mehr so östlicher zu bewegen und dadurch auch nochmal ein anderes, auffallend anderes Präsentation, also so ein Spektrum von Weiblichkeiten irgendwie zu sehen, dass es viel selbstverständlicher ist, dass Frauen kurze Haare tragen können. Wow! Krass. Das ist ja krass bei euch. Und dass ich dass halt irgendwie Männer, die dort arbeiten, Kollegen, die dass es ein sehr angenehmes Spektrum auch von Männlichkeiten, von Maskulinitäten irgendwie dort gibt, was halt dann nicht alles, dass alles standardmäßig auf einer Ebene rummackern, sondern dass es auch da einfach, also auch eben sehr angenehme Männlichkeitsmodelle irgendwie geben kann. Und in so einem Spektrum kann ich mich selber natürlich dann viel leichter einfügen und irgendwie dann für mich irgendwie einen Platz finden, weil es einfach nicht so hart abgegrenzt ist oder nicht so krasse Pole gibt und wo ich einfach merke, so darf, entweder sprenge ich da alles durch meine Anwesenheit oder ich falle da komplett raus oder sowas, was ich wahrscheinlich trotzdem noch tue, weil es dann einfach doch nicht so viele Queers gibt, aber doch so eine gewisse Homo-Quote zumindest und irgendwie das ist so zu dem, wie ich gut reinpasse und wie ich halt aber auch gut reinpasse, ist, dass es doch auch eben sehr weiß ist, wo ich dann auch merke, so okay, das ist halt weiß und eben dann zum Teil eben auch bildungsbürgerlich, was es für mich halt dann einfach auch leicht macht, mich einzufügen, mich da drin wohlzufühlen, irgendwie auf einer Kommunikationsebene zu kommen und sowas, bestimmte Codes zu bedienen und so. Das macht auch was aus. Und ich finde, also so Bibliotheks- oder universitäre Bibliothek gerade, also je elitärer es wird und je angesehener die Hochschule ist und größer die Bibliothek und sowas und je höher die Leitungsebene, desto weißer wird es. So, und da ist einfach klar, dass zum Beispiel, was eben rassistische Strukturen angeht, da zum Beispiel dann noch nicht viel stattgefunden hat, um da irgendwie an den Verhältnissen eigentlich was zu verändern. Ja, ich beobachte das auch immer ganz interessiert, wie das, also das ist auch das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass ich so in so einer Institution drin sitze, dass ich auch so diese Ausschlussverläufe so beobachten kann. Also ich glaube, als ich studiert habe, war es mir noch nicht so möglich, das so in so Feinheiten zu erkennen. Und ich beobachte das immer sehr interessiert, wie das so funktioniert an der Kunsthochschule, an der ich bin, wie die sich reproduziert sozusagen als relativ homogenes Feld und wie das funktioniert, dass da wenig Studies of Color zum Beispiel landen oder dann auch schnell wieder gehen oder wie die Jungs gefördert werden, wie die Mädchen gefördert werden, irgendwie sowas, ne? Also, oder interessant finde ich gerade auch, wie so der Umgang mit so trans-queeren Themen ist, weil das ist ja was im Kunstbereich einfach sehr, sehr präsent ist. Und es gibt ja auch eigentlich, würde ich sagen, viele Queers, die auch, eigentlich gibt es viele marginalisierte Leute, die sich irgendwie im kreativen Bereich aufhalten. Weil das ja auch irgendwie so ein ganz guter, wiederum so ein Aussteiger, musst du dich halt nicht so mit anderen komischen Strukturen beschäftigen oder weniger, natürlich nicht, aber weniger. Also das birgt gewisse Chancen und gleichzeitig finde ich es spannend, wie so bestimmte Themen deshalb auch so präsent sind in der Kunst, aber eben auch sehr doll instrumentalisiert werden oder vielleicht nicht instrumentalisiert werden, sondern zu so einem State of the Art werden, sozusagen. Also wenn du das und das nicht drin hast, dann ist es halt irgendwie nicht okay. Das heißt aber längst nicht, dass das irgendwie tatsächlich auch unterfüttert ist mit irgendwas. Also es gibt so ganz viele, also ich sehe so in den aktuellen künstlerischen Bewegungen oder was weiß ich, größere Ausstellungen oder sowas, kann ich so ganz viel so marginalisierte Ästhetiken erkennen, kann aber häufig auch sagen, ah, das kommt aber eigentlich nicht von da, sondern das wird sozusagen benutzt, aber nicht wirklich politisch gefüllt oder sowas. Das ist schon, finde ich schon sehr spannend, wie das dann auch so, ja, so eingehegt wird, irgendwie so bestimmte Ästhetiken, ohne dass jetzt tatsächlich die Leute zum Beispiel an der Institution auftauchen oder gefördert werden oder so. Schrecklich. Ja, sowas finde ich ganz schlimm. Ich muss gerade an die ganzen Einhörner denken, die gerade als... An welche Einhörner? Die Einhörner, die gerade überall... die gerade... ja, Einhorn... Einhornschokolade und Einhornwurst gibt es jetzt auch. Und so. Ja, es gibt jetzt Einhornwurst, ja. Also, so ein super Beispiel für so Vereinnahmung von Queer, finde ich. Total krass, finde ich. Kapitalismus. Ja. Dieses. Ja, auch wenn das irgendwie das Ende des Kapitalismus ja ab und an mal so beschworen wird. Nö. Der funktioniert gut, finde ich. In Bezug auf Einhörner. Zum Beispiel. Ja, in Bezug auf genau diese Eingemeindung von Widerständischen. Schrecklich. Finde ich, funktioniert einfach so gut. Muss ich immer wieder was Neues ausdenken. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, ne? Also das ist zumindest eine Strategie, damit umzugehen. Vielleicht gibt es auch andere. Vielleicht ist dieses sich immer wieder was Neues ausdenken auch eine quatschige Strategie auf Dauer. Es kommt, glaube ich, drauf an. Für manche funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und für manche halt nicht. Das Gute ist, dass vielleicht immer wieder auch neue Energien freigesetzt werden dadurch. Das Blöde ist, dass man immer wieder so Verluste erlebt. Dass das, was sicher, man sich, was so als sicher geglaubt war, Code oder Identität oder Bezug, dass das dann plötzlich sich als dort weggenommen und ist doch nicht mehr so sicher. Es ist halt Verlust. Jetzt schweifen wir gerade ein wenig. Ja. Ein bisschen. okay. Arbeit. Ja, ich dachte jetzt in Bezug auf Geschlecht und aber auch so Outing, weil du hattest ja schon gesagt, Marlene, dass du, was so dein Anspruch ist an irgendwie Outsein. Und also so, ich merke auch, dass ich habe auch das Gefühl, dass ich gar nicht anders kann, als irgendwie größtenteils ich zu sein auf der Arbeit, weil ich dann einfach nicht da, das, ja, also ich merke so, irgendwie fällt mir dann so ein strategisches Informations Management schwer. Also sowohl auch was irgendwie so Fähigkeiten angeht, dass ich viel dann eben auch schneller sage, so nö, davon kenne ich nicht, weiß ich nicht. So, dass ich ja dann auch nicht so tue, als ob ich jetzt Ahnung von einer Sache hätte. Ist dann genauso wie, dass ich nicht so tue, als ob ich jetzt irgendwie entweder gar kein Leben jenseits der Arbeit hätte. Ja, oder dann extra irgendwas vorenthalte. Ich bin trotzdem zaghaft, was das angeht, weil ich durch mein äußerliches Auftreten schon irgendwie als irgendwie maskuline Frau, es ist wahrscheinlich eine Lesbe, so als Lesbarkeit, dass das schon, also es fällt, ich kann es schwer einschätzen, wie viel Energie mich das eigentlich dann kostet, irgendwie so damit durch den Tag zu kommen, aber im Zweifel sitze ich sehr viel alleine hinter einem Schreibtisch. Das heißt, ich habe dann auch nicht so viele Kontakte, aber es ist, macht halt trotzdem was aus. Also irgendwie so, das alleine dann auf dem Arbeitsplatz irgendwie schon mal zu irgendwie präsentieren. Und der Rest, also ich glaube, sowas wie Pflegefamilie und sowas, das lässt sich, also so über Kind reden und Elternverantwortung und sowas, das lässt sich halt relativ schnell und leicht auch machen, zumal es eben auch für mich immer wichtig ist. Also es ist eh immer wieder Thema mit dem, warum pendle ich eigentlich zwischen Hamburg und Berlin, warum lebe ich nicht einfach in Berlin oder warum ziehe ich nicht nach Berlin und warum möchte ich nicht so viel arbeiten, warum, also so diese, warum möchte ich nicht weiterarbeiten. So, da hängt, weil da einfach dann sehr viel immer auch an irgendwie, naja, ich habe mein Leben und meine Familie irgendwie in Hamburg, das ist, kommt einfach gerade überhaupt nicht in Frage, daran was zu ändern. Und so, dadurch ist das halt immer schon ein Thema, und aber sowas wie, also so explizite Outings sowieso nicht, also dass ich mich jetzt irgendwie hinstelle und sage, ich bin aber nicht hetero oder also so. Das mache ich jeden Tag. So gehe ich immer in die Kunsthochschule rein. Flügeltüren auf! Genau. Ich bin nicht hetero! Ist auch mal ganz schön. Könnte ich mir vielleicht mal überlegen. Ja. Durch den Lesesaal. Das ist gerade ganz, ganz ruhig. Ich kann so murmeln. Ich bin aber nicht hetero. Es gibt ja häufig auch etwas merkwürdigere Gestalten in Bibliotheken. Da würde ich auch gar nicht groß auffallen. Siehst du? Wenn ich irgendwie vor mich hinmurmle. Also bei mir. Aber ich habe dich unterbrochen. Sorry. Genau, dass ich, also was dann irgendwie nochmal so genauere so Beziehungskonstellationen angeht oder so, das ist dann schon, also das habe ich, glaube ich, bisher nur einem Kollegen irgendwie erzählt, so richtig. Ja. Genau. Ich glaube, da ist halt dann auch nicht so viel, dass ich irgendwie kritische politische Ansichten habe. Das kommt auch immer schon durch. Ich weiß noch, einen Kollegen konnte ich unfassbar damit schockieren, dass ich irgendwie Satire nicht mag. Was? Weil ich so eine Karte an meinem Schreibtisch habe, auf der steht keine Satire. Toll. War fassungslos. Das ist ja dann auch so schön, womit man irgendwie Leute dann schocken kann, irgendwie. Also hat mehr Worte drüber verloren, als jetzt irgendwie über meine Familienkonstellation oder so. Ja, und bei mir ist es Vegetarismus. Ja, genau, und vegetarisch sein. Das ist, da das ist auch immer so wieder abgefahren. So der Hammer. Ja. Da kann man auch immer wieder auch ganz gut. Ja, meine Theorie ist, dass das sicher genug ist als Feld. Da gibt es nicht so viele Fettnäpfchen. Ja. Denkt eins vielleicht so, ja. Dass das ständig besprochen werden ja. kann. Also wenn ich das zählen würde, was mir pro Woche Leute erklären, wie viel oder wenig Fleisch sie essen, ja. Das ist unglaublich. Also würde mich das interessieren, wie viel oder wenig. Also ich esse ja gar nicht so viel Fleisch, beißt ins Wurstbrötchen, so. Das ist auch mal so absurd. Das würde es mich interessieren. Das ist halt so ein Abarbeiten. Aber ja, da wird deutlich mehr drüber geredet als über meine Beziehungskonstellation. Oder Pflege, das ist ja auch so, da gibt es ja dann so die, ja. Es gibt halt so, naja, es gibt halt die, obwohl im professionellen Bereich ist es tatsächlich, ist meine Erfahrung tatsächlich, da wird nicht gefragt, es wird nicht kommentiert, es ist auch ganz explizit so, dass sehr wenig politische Äußerungen, also offensichtlich politische Äußerungen getan werden, es sei denn, man fühlt sich so Common Sense-mäßig so, das ist aber sehr selten der Fall. Und mit mir als Kollegin trauen sie sich das noch viel weniger, glaube ich. Ja, ich habe, glaube ich, da so eine komische Schreckschraubenrolle. Dass so diese Erfahrung von, ich könnte das ja nicht, was ist denn da passiert? Wie bist du nie eifersüchtig? Das waren jetzt zusammengefasst verschiedene Dinge zum Thema Pflege und Poli und so, die sonst gerne kommen im Leben oder in privateren Jobzusammenhängen, aber dann eher so privatere, so Firmenfeier, bla. Also wirklich jetzt nicht so Mittagessen, das ist noch nicht privat genug. Also das kommt eigentlich nicht vor, tatsächlich. Da kriege ich deutlich mehr, weiß ich deutlich mehr, wer wann wie viel Steak isst. Mhm. Oder ich werde halt gefragt, warum. Da werde ich halt häufiger gefragt, so. Warum du kein Fleisch isst. Oder ich werde halt gefragt, ob ich was dagegen habe, wenn mir die Person von mir gegenüber, also wenn die Person, die sie mir gegenüber sitzt, ob es okay ist, wenn sie jetzt hier so ihr Hähnchen auseinanderreißt und vor meinen Augen irgendwie zermetzelt. Das hatte ich schon richtig oft, so Bräuler. Stört es dich? Ja, so, genau. Hast du ein Problem damit? Ich sag dann immer, solange ich es mir nicht in den Mund stecken muss. Absurd, echt. Mir ist noch eingefallen zu diesem wie out auf Arbeit sein, was ich nämlich auch an dieser Dissertation gerade ganz spannend finde, ist, dass ich weiß, dass ich so ein Token, also im Graduiertenkolleg bin ich Token für mehr Diversität innerhalb dieses Graduiertenkollegs. Das macht bestimmt auch ein super Gefühl für die eigenen künstlerischen Fähigkeiten. Das ist mir ein bisschen Banane, ehrlich gesagt. Ja, das ist gut. Ja. Da denke ich witzigerweise, okay, ihr habt mich mit reingeholt, jetzt müsst ihr damit leben, dass ich da bin. Ah, das ist super. Ja. Yeah! Cheering! Ja, aber es ist interessant, weil es halt das erste Mal ist, dass ich das so bewusst wahrnehme und auch gesagt bekommen habe. Genau. You are the chosen one. The chosen other one. Chosen other one. Das ist schön, ja. Ja, das ist echt spannend, finde ich. Mhm. Ist wahrscheinlich, dass ich habe das Gefühl, das ist auch so ein, also wenn ich mich jetzt entscheide, auf diesem Weg weiterzumachen, dann ist es schon so ein Vorglühen auf die Zukunft. Das ist mein Platz. Ja, Token, da komme ich. Hello. Ja. Das heißt aber auch, dass also in Bezug auf Trans ist es halt so, ich glaube, in dem Moment, in dem ich mich entschieden habe, als Trans-Person mit einer Trans-Arbeit zu promovieren, war ich mittendrin in diesem, ich muss mich da nicht unbedingt outen und bin gleichzeitig auch immer in dieser Kategorie der besonders persönlichen Arbeit. Ja. Du bist ja betroffen, das ist ja alles überhaupt nicht objektiv. Na, das ist ja glücklicherweise nicht so schlimm, wenn so irgendwas nicht objektiv ist. Zumindest da an der Kunsthochschule. Aber es ist halt immer noch mal eine besondere Arbeit. Ja, weil es so persönlich ist. So betroffen ist. Und wie ist das so mit Poli und so? Bist du da geoutet? Genau, da, Poli und so? Also Polipflege und was du noch so mitbringst? Genau, ich überlege gerade, das ist nämlich schon, also trans wegen der Arbeit ist irgendwie, oder trans queer wegen der Arbeit ist wenig, da hatte ich wenig Möglichkeiten, irgendwas zu verstecken, habe ich das Gefühl. Und bei Poli und Pflege ist es aber anders. Also es war, also das mit den Kindern war halt, da es bei uns im Graduiertenkolleg anfangs so ein koordinatorisches Problem mit diesem Kinderzuschuss gab, war relativ schnell klar, wer hier eigentlich Kinder hat oder wer Verantwortung für Kinder hat. Und darüber haben wir dann halt auch relativ viel uns über Kinder ausgetauscht. Trotzdem sind das so Sachen, also sowohl Poli als auch Pflege oder zum Beispiel auch BDSM könnte man ja auch nochmal da mit reinnehmen in so einem relativ in so einem Kreis, wo Leute einfach schon viel vielleicht gesehen haben, könnte man ja auch über sowas sprechen. Mache ich eher wenig tatsächlich. Also da auch wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, ah, jetzt passt es. Es würde das Gespräch an dieser Stelle bereichern, wenn ich das noch sage. Oder ich muss jemandem sagen, dass das aus der und der Perspektive eine Scheiße war. Dann kommt es mal vor, aber das sind Sachen, die ich tatsächlich auch nicht irgendwie so möglichst schnell, möglichst überall untergebracht habe. Und obwohl ich eine Arbeit zu Trans schreibe, ist es nicht so, dass alle Leute es gut hinkriegen mit den Pronomen. Das ist auch sehr interessant. Also es gibt wohl irgendwie so diese zwei Herangehensweisen. Entweder ist klar so, hier Transperson schreibt Transarbeit, oder es wird so völlig entkoppelt. Und dann bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, ob ich dann gerade Frau oder Mann bin, weiß ich nicht so genau, die dann halt was zu Trans schreibt. Aber das hat mit der eigenen Person erstmal nichts zu tun. Das finde ich auch immer dann sehr spannend. Ja. Also haben wir... Oder es wird nicht so, dieser Satz von bearbeitetem Thema auf Lebensrealität, dieser Sprung wird nicht gemacht. Dabei hat das bearbeitete Thema, denke ich mir, doch immer irgendwie, also gerade in dem Bereich. Ja, klar, hat das was. Nein, klar. Also, so ein Diss ist ja ganz viel Lebensrealität. Das ist ja 3 Jahre. Absolute Lebensrealität, würde ich sagen. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute das nicht hinkriegen, sozusagen von der Existenz von Transpersonen in einem Text zu schließen auf die Existenz von Transpersonen tatsächlich auch im alltäglichen Leben und auch in dieser Hochschule und auch in diesem Raum oder sowas. Das ist irgendwie so ein... Ja. Das ist dann zu abgefahren. Keine Ahnung. Na, das ist dann halt genau dieses massive Andere, ne? Ja. Dass es irgendwie unvorstellbar ist, dass das irgendwie in den eigenen Reihen irgendwie relevant ist. Ja, das ist ja bei mir auch so massiv. Also, dass so dieses ganze, das meinte ich, glaube ich, vorhin so lapidar, mit dem geht's einem viel zu gut. Also so dieses... Diese ganze Branche strotzt halt so vor weißer Mittelschicht, Heteromännlichkeit irgendwie. Und das wird so als das, und es gibt überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass die Lebensrealität von diesen Menschen und wie gleich die alle sind. Ich glaube, die nehmen sich alle total unterschiedlich wahr und die haben aber alle die gleiche Lebensrealität. Also für mich sind die alle, bis auf wenige Persönlichkeitsunterschiede, haben die halt alle so ein ganz, ganz ähnliche... Ja, für mich sind die halt alle irgendwie gleich. Und sie kommen sich wahrscheinlich alle so wahnsinnig unterschiedlich vor. Dabei. Also es ist halt ein ganz winziger Ausschnitt. Und alles andere wird halt auf... Das hat nichts mit uns zu tun oder mit... so. Also das kommt alles nicht vor. Ja. So und... Das ist echt interessant. Und das ist halt genau das der Punkt, an dem ich halt mich immer wieder fühle. So dieses, ich bin dann, ich habe so das Gefühl, ich muss so, es gibt, also ich muss noch, also die Situation bei uns ist halt so, dass es gibt fast ausschließlich, die Leitungspositionen sind alle von Männern besetzt. Ich bin mit sehr, sehr groß, also die Firma ist sehr klein, sind irgendwie, ich glaube mittlerweile sind wir so zwischen 25 und 27 Leuten, ich weiß nicht genau. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich die einzige queere Person bin. Das war kurz mal anders, aber jetzt ist es so. Es gibt eine andere Entwicklerin, also eine andere Frau, die in einem technischen Zusammenhang dort arbeitet. Alle anderen Frauen, die dort arbeiten, sind Grafik, Marketing und Personal. Und ja auch an einer Hand abzählbar, oder? Ja, das war, es gibt, glaube ich, noch, vielleicht muss ich mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind zu fünft. Also 20 Männer, 5 Frauen, glaube ich, wenn ich jetzt niemanden vergessen habe. Ist jetzt grob geschätzt. Genau, also ist totale Überzahl und das wollte ich eigentlich, so genau, und ich habe halt irgendwie so, und ich, also ich, würde, also ich werde subsumiert dann unter dieser Frauengruppe und mache das aber auch manchmal selber bewusst, obwohl ich das nicht bin, aber irgendwie ist das halt so das, wo ich am ehesten noch andocken kann, was so den Zusammenhang angeht, so. Und ich habe so das Gefühl, ich muss so alles, also es gibt so viele Sachen, wo ich da so an, immer so das Gefühl habe, so ich stoß so an oder ich bin so die, also ich glaube, ich bin eigentlich von der Person her und vom Typ her jetzt nicht so ein bunter Vogel und nicht so eine Person, die irgendwie eigentlich so immer auffällt oder irgendwie immer so total schräg ist oder irgendwie ja, so ein Paradiesvogel oder sowas. Aber manchmal komme ich mir halt auf so eine ganz unangenehme Weise genauso vor in diesem Zusammenhang. Und da verbringe ich halt extrem viel Zeit. Das meine ich halt so mit diesem irgendwie Struggeln von irgendwie, wie lebe ich da eigentlich drin? Und wie verbringe ich da eigentlich meine Zeit drin? Und wie viel davon will ich eigentlich, bestehe ich eigentlich darauf, dass das wahrgenommen wird auch als auch existent? So. Und es ist so, und ich finde das so schwierig, weil es halt so eine Übermacht gibt von so einem ganz bestimmten von einer ganz bestimmten Lebensform, die einfach sehr, sehr weit weg ist von mir. Und ich kann ja tatsächlich, was so fachliche Sachen angeht, tatsächlich ja dann auch nur mit einer einzigen anderen, nämlich mit der Entwicklerin, mit der anderen Entwicklerin dann vielleicht noch irgendwie mich irgendwie da irgendwie einen Bezug herstellen. Jetzt arbeiten wir aber nicht zusammen und es passiert, also wir haben da auch tatsächlich nicht so viele Berührungspunkte tatsächlich und haben da auch wenig Austausch, was das angeht und haben auch sehr unterschiedliche Umgehensweisen, mit dieser Tatsache umzugehen. Sind aber, glaube ich, beide ganz froh, dass wir jeweils da sind. So. Ich glaube, es ist mehr so, es ist gut, dass du da bist. Ding irgendwie, ja. Das ist echt. Und ich finde es so anstrengend manchmal, dieses permanente. Also ich habe das Gefühl, das erzieht mehr Energie als das Arbeiten an sich, auf jeden Fall. So diese Position im Inne zu halten und sich da immer wieder so das Abarbeiten, sich, also so das Gefühl zu haben, die Person zu sein, an der sich dann so abgearbeitet wird, was alles so angeht irgendwie. Und ich lebe in so einer konstanten Angst oder einer konstanten Befürchtung, dass ich innerlich dann schon so abgetan werde, weil das ja auch dann so eine Art ist, damit umzugehen. Wenn so eine Person zu freakig ist in so einer Gruppe, dann wird sie ja einfach so abgetan und unter so, ja, ausgeklammert, X, so. Ja. Und das möchte ich halt auch nicht, weil ich will ja versuchen, Teil von der Gruppe zu sein und auch Teil von einem Arbeitskontext zu sein und Teil von dieser Firma zu sein. Also ich habe ja mich entschieden, ich möchte gerne da drin auch leben können und existieren können. Und das ist wirklich. Das, ja, das zieht, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das zieht so viel Energie und ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht nochmal ein bisschen anders ist, also abgesehen davon, dass wir auch unterschiedliche Persönlichkeiten haben, damit umzugehen, was so die Zeitlichkeit angeht, weil das ist eine unbefristete Stelle. Wenn ich nicht gehe und die Wahrscheinlichkeit, dass die mich rauswerfen, ist relativ gering, also das ist so die Moment, also es ist eine unbefristete Stelle und vielleicht ist das auch nochmal eine Frage von, wie doll, also wenn es so Open-End ist, so, wie doll soll das eigentlich funktionieren für mich, so, ob das noch so eine Frage ist, von wie doll zeige ich mich da eigentlich, weil ich könnte mir vorstellen, dass es für mich einen Unterschied machen würde, wenn ich wüsste, das ist jetzt eine begrenzte Zeit und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zusammenhang in 3 Jahren noch da ist, ist sehr gering, also dieses, oder dass ich, also das diese Auseinandersetzung damit, mit genau diesen Menschen sozusagen. Also du sagst ja, ja, das ist so ein Vorglühen auf das, was noch so kommt an anderen Situationen. Aber es macht ja vielleicht einen Unterschied, dass es nicht genau diese Personen sind und genau diese Gruppe, sondern dann vielleicht andere. So, dass sozusagen, weißt du, was ich meine? Das ist so, ob das vielleicht was macht auch mit dem eigenen Umgehen damit. Weiß ich nicht so genau. Also ich, beziehungsweise ja, denke ich bestimmt. Das macht bestimmt was aus. Gleichzeitig bin ich so verfangen, glaube ich, in diesem, also was sich bei mir ja abzeichnet, wird wahrscheinlich so ein relativ prekärer akademischer Lebenslauf sein, wo das dann immer so ist, so ein paar Jahre hier, paar Jahre da und immer wieder neue Situationen, wovor ich halt eigentlich, also keine Angst habe, aber ich sorge mich schon sehr davor, weil ich das eigentlich irgendwie nicht so attraktiv finde. Und ich habe eher so ein Gefühl von, also zum Beispiel jetzt zu dem Graduiertenkolleg und zu meinen KollegInnen da drin, habe ich eher so ein Gefühl von, jetzt sind wir im dritten Jahr, Ende des Jahres ist vorbei, ist auch irgendwie schade, weil wir halt einfach relativ viel Zeit jetzt miteinander verbracht haben und uns auch irgendwie aneinander gewöhnt haben und auch gelernt haben, miteinander umzugehen und mit diesen merkwürdigen jeweiligen Positioniertheiten oder sowas. Also ich glaube, es kann schon auch, gerade wenn eine Person anders ist als viele der anderen, kann das auch was Gutes sein, für eine längere Zeit zusammen zu sein. Um über diesen Status des komplett anderen nochmal rauszukommen irgendwie. Aber vielleicht ist das genau der andere Blick darauf. Also du hast den einen mit der Perspektive, es geht so weiter, und ich habe den, es geht nicht so weiter. Vielleicht sind das genau die beiden gegenüberliegenden Sichtweisen oder so. Ich hatte halt auch tatsächlich, so die letzten Lohnarbeiten waren halt immer unbefristete Situationen, und deswegen war das auch irgendwie schon immer ein Thema, so ein bisschen. Und nur mein Umgang damit hat sich halt geändert. Früher war es halt eher so, ja, ich mach's halt irgendwie und ich zeig mich nicht und setz mich dem allen nicht aus dadurch. Ja. Aber das hat mich letztendlich ja noch viel mehr Energie gekostet. Ja. Ja. Also ich habe schon auch so mehr so dieses Deal with me Ding, dass ich halt irgendwie so dieses Entschuldigung, ich existiere, wir müssen irgendwie miteinander klarkommen, irgendwie, ich habe nicht das, und deswegen halte ich mich nicht künstlich an irgendeiner Stelle zurück, so. Eigentlich bin ich ganz nett, was dann irgendwie so Kontakt angeht, aber ich merke schon, dass es, also, ich hatte gerade überlegt, wie ich mit dieser befristeten Situation eigentlich umgehe, und ich merke, dass ich mich aber trotzdem da jetzt irgendwie, also dass ich jetzt gerade irgendwie auch künftig, also jetzt noch in den nächsten Monaten an irgendwelchen Firmenaktionen teilnehmen möchte, was sozusagen Quatsch, also was eigentlich, was auch so Sozial- und Arbeitsplatz-Ding irgendwie angeht, eigentlich Quatsch ist, weil ich weiß, dass ich in ein paar Monaten weg sein werde. Und ich das dann aber zum Beispiel so als Übungsding dann doch ganz gut finde. Also um halt irgendwie, genau, halt das zu üben, sich irgendwie reinzubegeben, Erfahrung darin zu sammeln, wie das ist, an irgendwelchen Feiern oder Ausflügen oder was auch immer irgendwie teilzunehmen, um dann im Zweifel einfach auch zu wissen, okay, wie geht es mir darin, was kann ich machen, damit es mir darin gut geht, habe ich da, was waren die positiven Erfahrungen, die ich darin gesammelt habe und sowas, anstatt halt zu sagen so, es ist mir eigentlich zu persönlich und ich muss mit den Leuten eigentlich auch gar nichts zu tun haben oder sowas. Aber also bei mir bei meinem Arbeitsplatz ist es tatsächlich auch eher so, dass ich eigentlich relativ viele Sympathien hege gegenüber anderen, also gegenüber KollegInnen, und ich einfach nichts mit ihnen zu tun habe, leider. Und aber durch diese Distanz, also ich merke aber, dass schon auch einfach eine Distanz da ist und das schon auch dadurch kommen kann, dass ich dann noch einen Hauch komischer bin und Leute dann einfach noch etwas weniger Interesse daran haben, irgendwie mit mir jetzt mal eben noch zu plaudern oder sich irgendwie mit mir zu beschäftigen, und dass ich halt auch merke, was für einen Unterschied macht, wenn Leute mit mir arbeiten müssen, so dass es dann auch, dass die dann auch gut mit mir irgendwie auskommen, die meisten. Ja. Nicht alle, aber die meisten. Naja, es geht so. Ja auch nicht um Persönlichkeit. Also ich meine, wir sind ja alle jetzt nicht total unsoziale Menschen. So, es geht ja eher um das, also ich stelle ja eigentlich überhaupt nicht in Frage, dass irgendjemand mit einer Persönlichkeit von einer Person von uns nicht klarkommen könnte, sondern ich meine, also eher so diese, ja, dieses Anderssein halt. Ja. Ich merke, dass es halt so eine, dass es halt schon eine Barriere darstellt, weil ich einfach schon in, also so, dass ich weiß, auf dem Arbeitsplatz wird sich immer freundlich gegrüßt und sowas, aber es ist klar, das endet dann auch tatsächlich an der Ausgangstür. Und also zumindest halt dann für mich, wenn, also so dieses awkward situation, wenn man sich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit schon auf dem Gleis begegnet oder sowas, dann weiß ich, dann habe ich erstens schon gesehen, dass sich Leute weggedreht haben, als auch das, was ich weiß, also da steckt jetzt nicht nur irgendwie Sympathie oder, sondern einfach nur dieses, weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Aber auch schon ein, naja, es gibt halt Leute, bei denen, zu denen kann ich mich einfach hinwenden und sagen, guten Morgen, wie war dein Abend, was weiß ich, irgendwie, wie sieht deine Woche aus? Oder dass einfach klar ist, so, mit denen könnte ich mich dann trotzdem noch irgendwie unterhalten und so. Das ist schon so, es ist gut, das immer mal wieder so sich kurz vor Augen zu führen, und ich merke schon, dass es mich auch, dass ich das schon auch manchmal so etwas traurig dann finde. Gerade wenn ich denke, so, ach, ich glaube, du bist eigentlich ein ganz interessanter, sympathischer Mensch, aber es ist halt einfach auch komplexer. Also ich weiß, es gibt viele Faktoren, die dazu führen, und es liegt jetzt nicht nur an irgendwie Homo- oder Queerfeindlichkeit oder sowas, die das dann erschweren, sondern im Zweifel ist es ja einfach auch das Arbeitssetting, dass einfach bestimmte Abteilungen voneinander getrennter sind, dass es nicht üblich ist, miteinander zu kommunizieren oder das. Und das ist halt auch ein, naja, viele Leute arbeiten dort einfach schon ihr ganzes Leben. Die wurden, glaube ich, geboren und haben dann ab dem ersten Schrei irgendwie angefangen, in der Bibliothek zu arbeiten und werden das tun, bis sie irgendwann in den Sarg krabbeln. Das wird interessant. Also Leute können extrem lange irgendwie in Bibliotheken arbeiten, zumindest war das bisher der Fall. Und das macht halt auch was aus, wenn irgendwie so ein nicht ausgebildeter Hüpfer wie ich irgendwie dann auf einmal auftauche und vorzugsweise irgendwie erstmal nur für ein halbes Jahr da bin. Und Leute, die dort einfach schon sind, die dann schon 20, 30 Jahre arbeiten und auch schon miteinander arbeiten, dass die einfach so, dass dann dass da die Kluft zwischen Vertrautheit und Gewohntheit und irgendwie Offenheit und Umgang miteinander so und aufeinander zugehen, dass es dann so groß ist, weil dann eben die Verbindung, die manche Leute dann schon miteinander, untereinander und mit dem Arbeitsplatz haben, einfach so fest und so langfristig ist, dass einfach da nicht ranzukommen ist. So. Ja. Das macht schon auch was aus, glaube ich. Als wenn du irgendwie an einem Ort bist, wo alle immer darauf, so, es gibt ständig Wechsel, immer gibt es wegen nochmal neue Gesichter und neue Arbeitskonstellationen und sowas. Ja. Ja, wobei das irgendwie, also bei meinem letzten Job war es ja so, dass da ganz viel gewechselt wurde, weil der Job einfach so scheiße war. Und da habe ich schon gemerkt, dass nachdem ich da ein paar Jahre war, dass ich mich nicht mehr darum bemüht habe, neue Leute kennenzulernen, weil mir das zu viel Aufwand war. Also weil klar war, okay, die werden hier eh nur wieder ein paar Wochen sein und dann wieder verschwinden. Und ich möchte weder mir das zumuten, jetzt nochmal wieder irgendwie neu in Verbindung zu gehen, noch mir dann zuzumuten, dann wieder jemanden zu verabschieden zu müssen, mit dem ich mich vielleicht eigentlich irgendwie plötzlich gut verstanden hatte oder so. Ja. Aber ich dachte auch jetzt so, also Kunsthochschule ist, oder das, wo ich mich da bewege, ist, glaube ich, auch einfach vom Setting her komplett anders. Und dann kommt es sehr darauf an, in was für einem Job man eigentlich sitzt und in was für einem, wie sich die Leute da verhalten. Also bei mir wäre das wahrscheinlich komplett anders. Ich habe schon, also da sind diese Grenzen zwischen Arbeit und Leben halt nicht so stark, würde ich sagen. Sondern dieses Setting, so Akademie, Dissertation, verwebt sich sehr viel mehr mit dem alltäglichen Leben, was ja auch nicht unbedingt immer cool ist. Weil es halt auch dazu führt, dass Leute einfach wahnsinnig viel arbeiten und immer arbeiten und zu jeder Tageszeit nochmal arbeiten können und so. Und ja, es ist halt nicht so abgegrenzt, es ist halt nicht so dieses, du siehst die Leute so und so viele Tage in der Woche, von dann bis dann verbringst du halt Zeit mit denen in irgendeiner Form und danach dann nicht mehr, sondern es ist halt alles sehr viel, also es ist ja auch so eine Blase, so ein Büro hat ja auch sowas Blasenhaftes. Akademie ist ja auch blasig, ne? Aber die Blasen sind halt andere. Also ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn ich mich mit Leuten sowohl in einem Seminar treffe, als auch beim Mittagessen, als auch zum Beispiel mal bei einer Kunstausstellung oder sowas, ne? Und dann vielleicht danach nochmal beim Getränk irgendwo und dann fahren wir nochmal Zug zusammen, um irgendwo hinzukommen zu einer Konferenz oder also so. Ja, andere das Blase. Ist, genau. Aber andere Blase, weniger aber, sichtbare Blase. Ja. Ja. Ich werde langsam hungrig. Ich meine, das ist ein guter Grund, mal langsam zum Ende zu kommen. Ja, ich habe auch eben schon gedacht, ich möchte Kaffee. Kaffee, oh, das ist eine gute Idee. Ich bin auch so müde, ne? Ich bin auch irgendwie wahnsinnig müde. Ja, wir waren einmal weg jetzt hier irgendwie bis abends. Vor allem dann so vorgestern. Vorgestern, genau. Nicht gestern etwa. Nein, nein, vorgestern. So. Ach so, ja, wir waren feiern. bis halb zwölf, nein, bis halb eins war ich feiern. Ja. Ohne Alkohol, ohne Rauch. Mit Kind. Mit Kind. Gemütlich auf dem Sofa gechillt. Und schon 2 Tage platt. Ja. So. Mir ist noch eingefallen, falls es Leute interessiert, wo wir so viel über die Gasse hier gesprochen haben und ihre Nähe zu den Messehallen, falls es Leute interessiert, wie die Gasse aussieht, gibt es doch da dieses komische neue Lied. Oh je, jetzt müssen wir, ich weiß nicht, ob ich für diese Band überhaupt im jetzt Ansatz irgendeine Werbung machen möchte. Nee, eigentlich nicht. Also es geht ist da nicht auch diese zweifelhafte Person Teil dieser Band? Ja, richtig. Diese furchtbar zweifelhafte Person? Ja. Nee, das möchte ich auch nicht. Okay. Sorry! Da will ich schneiden. Achtet einfach mal wieder, immer mal wieder auf Musikvideos. Da, toll. Und irgendwann, wenn da eine Gasse drin vorkommt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es diese Gasse ist. Dass sich eine Person dort hüpfend, tanzend durchbewegt. Mhm. Und was ist mir noch eingefallen, was wir vielleicht noch sagen sollten? Zumindest haben wir uns ja so ein bisschen darauf eingeschossen. Es gibt dieses Buch. Eingeschossen? Naja, wir hatten zumindest überlegt, dass wir was dazu sagen wollen. Ja. Zumindest kurz. Ja. Zum Beißreflexe-Buch. Genau. Beißreflexe. Gut, haben wir gesagt. Das Buch. Tschüss dann. Es gibt da so ein Buch. Wir distanzieren uns davon. Ich möchte mit diesem Buch nichts zu tun haben. Ja, genau. Dann müssten wir ja nichts sagen, wenn wir gar nichts damit das zu stimmt. tun haben wollen. Es geht um ein Buch und das haben wahrscheinlich einige, die irgendwie in queerfeministischen Zusammenhängen sich bewegen, haben das vielleicht auch schon über die letzten Wochen und Monate mitbekommen, dass es so ein Sammelband ist, was rausgegeben wurde und in dem quasi queerfeministische Kritiken kritisiert werden. Aus queerer Perspektive. So, also es ist so sehr, es hat einen starken Selbstbezug mit starken Berlin-Fokus, vielleicht auch ausschließlich, aber, nee, ist nicht ausschließlich. Aber stark auf jeden Fall. Und genau, weswegen wir uns da jetzt bemüßigt fühlen, überhaupt was zu sagen. Oder also für mich, ich habe gemerkt, dass es mir wichtig ist, weil es erstens, es gibt mittlerweile schon sehr viele oder ausführliche Kritiken an diesem Buch, wo wir vielleicht auch was verlinken könnten zu. Das könnten wir machen, ja, das ist vielleicht. Das, also so, das lohnt sich auf jeden Fall, sich das durchzulesen und sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, es geht, was ich halt sehr interessant und wichtig finde, auch auseinandersetzungswichtig finde, ist eben so eine, wie gehen wir eigentlich, ja, also, weil es geht in die Richtung, wie wollen wir Community leben, wie stellen wir sie uns vor, mhm. und davon ist halt ein wichtiger Teil, wie gehen wir mit Kritik um, wie lernen wir selbstkritisch mit uns selbst umzugehen und irgendwie daran irgendwie zu wachsen und irgendwie, was weiß ich, näher zusammenzukommen, sich besser austauschen zu können, einander zuhören zu können und sowas. Und wie gehe ich mit Abgrenzungsimpulsen oder wie gehe ich mit der Idee von Abgrenzung um? Mhm. Genau, und ich glaube, ja, da gibt es einfach sehr viel noch zu lernen. Nicht, dass es unbedingt Neues zu lernen gäbe, weil es gibt ganz viel Wissen und ganz viel Praxis darum, wie irgendwie gemeinschaftlich produktiv und positive Sachen entstehen können, auch wenn es um Kritik an Machtverhältnissen geht, auch wenn es darum geht, dass Positionen in Community privilegiert sein können, dominant sein können, da muss gerade nichts neu erfunden werden, aber eben eine Offenheit bewahrt werden. Und diese Offenheit wird quasi, sehe ich, bedroht durch dieses Buch. Ich sehe es vor allem auch bedroht darum, dass enorm viel Aufmerksamkeit zukommt. Deswegen ist es auch für mich tatsächlich auch ein Entscheidungsprozess gewesen, wie viel beschäftige ich mich damit, wie viel rede ich darüber, weil es mich auch teilweise dann, also ich hatte auch schon den Gedanken mit, ja, das ist irgendwie, es hat sehr viel Berlin-Kontext. Berlin ist irgendwie eine sehr ausdifferenzierte hat sehr ausdifferenzierte Szenen und viele Leute dort. Wir hier in Hamburg haben nicht so viele Leute. Wir versuchen irgendwie aus sehr wenig irgendwie immer noch wieder was zu machen, irgendwie an Politik, an Räumen erschließen oder aufrechterhalten. Und wenn dann Energie für so ein Buch irgendwie auch noch draufgehen, dann ärgert mich das. Also ich merke so, dass mich das ärgert, aber es werden halt in dem Buch werden Einzelpersonen, es werden Einzelpersonen kritisiert und irgendwie bei denen sich es auf jeden Fall es gibt mehrere POCs irgendwie, die davon betroffen sind und überhaupt irgendwie Kritik an Einzelpersonen in dem Buch irgendwie zu äußern, finde ich schon das ist also das gehört sich einfach nicht und finde ich also politisch höchst schwierig. Ja. Und deswegen war es eher ein, es ist für mich dann eine Frage von Solidarität, sich da einmal irgendwie zu äußern, um irgendwie, wir könnten schweigen und alles würde, und andere Leute kümmern sich drum, irgendwie was die Kritik angeht, aber auch ohne, dass wir jetzt irgendwie eine Besprechung des Buches machen, finde ich es wichtig, sich irgendwie einmal dazu zu positionieren. Ja. Ja, ich hatte auch genau diesen Gedanken. Es fing an mit, oh, was kommt denn da jetzt für ein Scheiß? Da habe ich überhaupt keine Zeit für. Da habe ich auch überhaupt kein Interesse dran. Also so irgendwelche halbwissenschaftlichen Kritikergüsse nochmal mich genauer mit zu beschäftigen, habe ich einfach auch keine Lust drauf. Das frisst meine Zeit auf und es ärgert mich. Und ein guter Umgang damit wäre einfach, es nicht zu beachten und eben nicht auch noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Buch zu richten, als es sowieso schon bekommt. Und ich finde es zum Beispiel, also das hatte ich auch schon mal auf Twitter geschrieben, ich finde es sehr bezeichnend, dass dieses Buch, dass eine Kritik an queeren Aktivismen ist, so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommt und Bücher, die sich mit queerem Aktivismus beschäftigen, überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Also das finde ich schon, finde ich schon sehr bezeichnend. Ach, endlich zerfleischen sie sich gegenseitig. Genau. Mhm. Und gleichzeitig finde ich aber auch, also ich finde, es geht gar nicht, wenn Leute einfach so, also wenn irgendwelche persönlichen Antipathien in ein pseudowissenschaftliches Kritikbuch umgesetzt werden, das geht einfach gar nicht, finde ich. Also das ist auch einfach mal so eine Machtkeule, die da rausgeholt wird. Das finde ich total krass. Also und dann muss man ja sofort einfach auch gucken, wer hat die Position, solche Bücher zu veröffentlichen, ja. Wer hat die Ressourcen, solche Texte zusammenzusuchen und wer schreibt in diesem Buch und so. Wer hat den Namen verlegt zu werden. Genau. Und das war dann so, da ging es dann los, dass ich dachte, nee, das geht halt nicht, sich nicht damit zu beschäftigen. Und auch nicht für mich persönlich, auch nicht, wenn sich viele andere schon kritisch damit beschäftigen. Das nimmt mich sozusagen noch nicht aus der Pflicht, mich nicht damit zu beschäftigen. Für mich persönlich tatsächlich auch aus so einer Perspektive von, okay, dieses Buch ist der Versuch, sich wissenschaftlich, eine wissenschaftliche Kritik an queerem Aktivismus zu formulieren. Und ich bin wissenschaftlich positioniert und habe das Gefühl, so, oh, da ergibt sich für mich auch so ein Zwang, auch damit umzugehen. Mhm. Weil das sozusagen irgendwie ja auch aus der gleichen Blase kommt. Mhm. Auch wenn ich mit diesen Leuten überhaupt nichts zu tun habe. Aber es sind Leute, die sich irgendwie akademisch teilweise verorten und das ist eine Position, die man erstmal haben muss. Und da habe ich das Gefühl, okay, da kann ich meine Positionierung auch benutzen, um nochmal eine andere Perspektive drauf zu werfen. Und was mich halt auch einfach echt fuchst, ist, dass einfach sehr, sehr viele Konzepte so über einfach so pauschal verurteilt werden, oder wahrscheinlich nicht ganz pauschal, sondern da wird schon auch einiges drinstecken irgendwie in diesen Texten. Ich habe bis jetzt nur das Vorwort gelesen, weiter bin ich noch gar nicht gekommen. Hab aber, das hatte ich auch schon mal gesagt, kann schon aus diesem Vorwort und daraus, wie Überschriften formuliert sind und wie die das Thema angehen, kann ich schon bestimmte Sachen rauslesen. Dadurch, dass ich sehr lange schon mit solchen Texten auch zu tun habe und mit solchen Überschriften und es gelernt habe, Themen auch anhand von solchen Sachen zu erkennen. Und es werden einfach mit, also es wird einfach so abgerechnet tatsächlich mit sehr vielen Konzepten, in die sehr viel sehr marginalisierte Arbeit, auch akademische Arbeit eingeflossen ist, also sowohl aktivistische als auch akademische Arbeit. Und es sind halt alles so Konzepte wie zum Beispiel Critical Whiteness oder Homonationalismus, die aus sehr marginalisierten Perspektiven eingebracht wurden in größere Bewegungen, die einen sehr harten Weg sozusagen hatten, sich überhaupt da rein zu begeben und jetzt aus einer sehr privilegierten Position für Quatsch erklärt werden. Und das ist einfach, also da kriege ich einfach so einen Hals. So ein Hals, das finde ich immer so böse. Schon wieder einen nicht passenden Ausdruck. Also ich ärgere mich einfach so doll. Ich finde es so eine Frechheit. Also, und ich sehe auch, also das, was der Wunsch dieses Buches ist, eine Auseinandersetzung zu starten, ist halt einfach eine Auseinandersetzung auf Kosten von Diversität. Also es ist halt einfach die Setzung aus einer hegemonialen Position raus, was bitte das queere Thema sein soll. Und alles andere, was da irgendwie gegen geht, ist halt irgendwie ja ein Beißreflex. Und also es macht mich so wütend tatsächlich. Und das macht mich halt dann doch so wütend, dass ich das Gefühl habe, okay, ich werde mich also mehr mit diesem Buch auseinandersetzen. Kann mich auch nicht immer mit den tollen Themen auseinandersetzen. Jetzt muss ich mich zwischendurch mal mit dem Scheißthema auseinandersetzen. Ja. Genau, ich habe verschiedene Ideen, wie das passiert. Aber noch nicht jetzt. Ja. Aber ich glaube, das stimmt schon, ich distanziere mich von diesem Buch. Also sehr stark. Ich glaube, also meinst du ja auch schon, dass es so Richtung, dass es Wissenschaft bedient, aber es bedient eben auch, also genau, dieses Weißreflexe soll eine queere Position auch darstellen oder queere Position darstellen und eben sich einerseits dann abgrenzen zu bestimmten anderen queeren Politiken und das bestätigt dann zum Beispiel auch so eine queer-homo Positionierung von, also die eh schon sich eher abgrenzen würden von queeren Politiken, die werden nochmal darin bestärkt. Das hat es vor allem irgendwie, geht es um sehr cis-normative queer-homo-Kontexte. Mhm. Und also ich sehe da drin wirkt Weißreflexe irgendwie bestärkend und eben auch in die linke Politikpraxen eben auch hinein, weil sich viele auch in der Überschneidung zu linken Politikräumen und Positionen irgendwie befinden und das ist halt dann auch wiederum eine linke Zurückhaltung oder Abgrenzung zu queeren Politiken auch wieder bestärkt. Ja. Das ist einfach klar, ja, irgendwie wir werden irgendwie da kritisiert von queerer und vor allem auch queerer POC-Perspektive aus und sowas und genau, also dass es so ein Bestärken ist, sich davon weiter abzugrenzen, anstatt zu gucken, wie man eben damit dealt mit den eigenen Privilegien und den eigenen Diskriminierungsstrukturen. Ja, genau. Ja. Was ihr beide sagt. Ich stimme dem zu. Gut, jetzt bin ich auch wieder wach. Puls wieder oben. Scheiß auf Kaffee. Einfach nur einen Blick in den Buch werfen. Ah, dann bin ich wach für 3 Tage. Ja. Okay. Genau, und alles, was irgendwie mehr in die Tiefe geht und genauer wird, hat hier keinen Platz, weil ich zumindest dieses Buch dafür nicht genauer angeguckt habe. Nicht ausreichend genauer angeguckt. Ja. Okay. Ja, mit diesem etwas wütenden Abschluss verabschieden wir uns von euch aus dem Mai und überhaupt. Wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Es kommt keine Folge mehr im Mai. Genau. So viel können vielleicht wir im Juli. Also wir nehmen uns mal den Juli vor. Okay. Naja, in 2 Monaten ist Juli. Live aus G20.000. Oh. Genau. Na, mal gucken. Wenn wir hier vom Balkon aus podcasten. Oder auf der Straße hören. Einfach im Viertel, weil wenn wir noch auf dem Balkon ist. Dürfen. Na gut. Okay. Bevor es noch mehr bla wird. Kommt gut durch den... In den hoffentlich bald startenden Frühsommer. Ja. Yay. Habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.